kann damit zusammenhängen. Ja, den ich auch dem System anlasten würde. Eigentlich wollten wir heute zum Tag der Deutschen Einheit uns vereinigen, aber die Musik, die jetzt kommt, ist wahrscheinlich El Condor Pasa, oder? Nee, das ist leider eine Angewohnheit, die auch West-Berliner Restaurants also haben, dass man versucht, ausländische Mitbürger zu integrieren, indem man die in Restaurants Musik machen lässt. Das kenne ich auch. Liebe junge Menschen draußen an den Geräten, ich muss mal sagen, mir geht's so scheiße, ich fühle mich so schlecht, ich habe mich gestern mit Johnny verabredet, er sagt, ach, hier war doch im Osten irgendwo was essen, dann wirklich in die erste Kneipe rin. Ich stehe da und wink sie ran und prompt setzt die Musik El Condor Pasa ein und Johnny kickt mich mit weit aufgerissenen Entsetzensaugen an, als ob ich die bestellt hätte zur Begrüßung meines hochverehrten Kollegen Johnny. Hast du bestimmt. Dann sitzen wir eine halbe Stunde am Tisch, kriegen nichts zu essen, nichts zu trinken, müssen uns wirklich lautstark bemerkbar machen, um eine Kellnerin ranzuwinken, die dann erklärt, dass leider die Küche soeben geschlossen hat. Dann sind wir in die Ecke zum Thailänder gegangen und dann da haben wir heute erst dann aber letztendlich im Roten Salon der Volksbühne zu landen, wo auch absolute Loser-Veranstaltung stattfand. Es war alles völlig am Ende und ich wurde von Johnny immer forsch und munteren Blickes angeschaut, ob das nur der sagenumwobene tolle Osten ist, in dem die Luft irgendwie brennt, und ich hatte alle Hände voll zu tun, Erklärungen zu liefern, Erklärungen, und ich habe gemerkt, ich rede an dem jungen Mann vorbei, die Realität spricht gegen mich. Und du musst zugeben, dass jedes Mal, wenn ich dich in Westen ausgeführt habe, da hat die Luft gebrannt. Da hat die Sushi-mäßig hat die Luft gebrannt. Wobei, also was sich gerettet hat gestern, war ja dieser unrühmliche Zwei-Köche-Erlass von der BFA. Vom Oktober 1994. Von Oktober 94, der hat dich gerettet, aber dazu wirst du dann wahrscheinlich in deiner Sendung was erzählen. Erstmal hier noch ein Stück für dich. Also mal, was ich schon mal gespielt habe, aber nicht in dieser grausamen Version. Mein Name ist Johnny, ich wünsche euch viel Spaß beim Sprechgong und sage tschüss. Weit grausam. London Philharmonic Orchestra spielt alte Punk-Nummern. Nee, Punk-Harmonic Orchestra. Punk-Harmonic Orchestra habe ich wieder nicht richtig hingelesen. Und wer ist das? Das ist irgendwie ein so ein Typ, das sind nette, im Cover steht so eine nette kleine Geschichte, dass er bei Punk früher eigentlich viel zu klein war und deswegen nie richtig aktiv mitmachen konnte, und er macht das jetzt. Indem er, weil die ganzen alten Punks ja jetzt schließlich Bankangestellte sind und weil die nicht mehr so aufregende Musik hören können, hat er die ganzen Hits halt als Klassikversion gemacht, wobei das halt alles, glaube ich, so aus dem Computer kommt und auch nicht so toll arrangiert und so gespielt ist, aber es ist lustig. Und manchmal. Mutti und Vati hatten ihn offensichtlich gezwungen, Geige zu lernen. Ja, irgendwie sowas, ja. Ja. Hey Johnny, muss ich dich irgendwie gleich mal, was hast denn du den ganzen Tag gemacht heute? Gefeiert. Ich habe dir auch was mitgebracht. Du hast echt gefeiert und hast mir mitgebracht? Ja, hier zur deutschen Einheit für dich. Kekse. Es ist was sehr Westliches. Kekse. Ist im Osten gekauft allerdings, muss ich zugeben, aber ist importiert aus dem Westen. Oh Johnny, du bist so eine Ratte, ey. Ey, das ist als Berliner Sandwich, Bulette, guten Appetit. Ja. Na, wie soll ich mir jetzt an die Wand hängen und wie lange kann ich dich da hängen, ohne dass... Ach, das liegt da bestimmt auch schon total lange. Ohne dass Seuchen ausbrechen. Nee, essen sollte man das nicht. Das ist so. Das Schöne daran ist, finde ich, dass der Senf gleich mit drin ist. So, das ist mein Kollege Johnny. Hört mal, ja. So hört sich das an, wenn man von Johnny was geschenkt kriegt. Und was hast du mir mitgebracht? Hast du schön gefeiert? Ich hab dir eine schöne Musik mitgebracht. Ja. Du stehst doch immer so auf Deutschrock. Ja, total. Völlig. Und hast dich neulich so... Ja, eigentlich mag ich ja so südamerikanische Sachen. Jetzt sind wir gleich wieder bei El Condor Pasa. Kinder, wartet eine Pleite gestern. Ich für Johnny aus, ich habe mich immer noch ja nicht erholt davon. Nee, das stimmt ja auch nicht. Ich war ja schon mal vorher im Osten. Warte mal, es war 1985 oder so. Und ich weiß, dass der Osten auch anders sein kann. Und wo warst du da zu einer Urania-Veranstaltung, was dich irgendwie interessiert hat? Nee, wo war ich denn da? Da habe ich erst eine halbe Stunde angestanden, um dann nichts mehr zu essen zu bekommen. Deswegen, da hat sich ja nicht viel geändert in der Beziehung. Obwohl, anstehen musste man nicht gestern. So ohne mehr zu essen bekommen, aber dann war ich auf einer Party. So eine Sachen halt. Johnny, erkennst du Ostler noch? Wenn du die so siehst? Woran? Am See? Ja. Nee. Wieso noch? Hat man die sonst immer erkannt? Früher hat man die immer. Also mal am Sprechen hat man manchmal, sofort aber, erkannt. Ja, aber das ist schwierig zu sagen, weiß ich nicht. Was der Hast du mir einen mitgebracht, den ich jetzt raten muss? Ostler, den Hey Ostler, komm mal raus. Zeig dich mal. Johnny, soll ich jetzt mal erkennen? Nee, so vom Sprechen her, glaube ich, gibt es da schon noch Unterschiede. Sächsisch zum Beispiel ist ja doch relativ eindeutig. Genau, wenn ihr Johnny mal seht und er über die Straße kommt, haltet schön die Schnauze und lasst euch nicht anmerken und bestenfalls, dann wisst ihr nicht weiter. Und die anderen Kinder, wenn ihr über die Straße geht und Kuttner kommt euch entgegen und ihr seht ihn tatsächlich, er ist ja doch ein bisschen kleiner, ist leicht zu übersehen, dann zieht die teure Jacke aus, dreht sie um, die Wendejacken, wir haben sie alle seit Maueröffnung, die Wendejacken. Steckt ihm einen Apfel und eine Möhre zu, in der Hoffnung, dass sie nachträgliche Vitamingaben mit Wachstum immer noch befördern können. Und an den Hüften Bananen. Ach richtig, ach Mensch. Hey, wenn ihr die Musik zu Hause habt, wie heißt das mit Apfelsinen im Haar und an den Hüften Bananen, dann könnte die nachher hier mal eingespielt werden. Solltet ihr anrufen, die Platte auf den Plattenteller legen und dann hören wir uns die mal an. Habe ich mich gestern lange mit Johnny unterhalten. Er hat gleich vermutet, dass es nur eine Ostlerin sein kann. Zonengabi im Glück und an den Hüften Bananen. Habe ich streng von mir gewesen, habe gesagt, es ist ein Westimport, diese Musik, und wir haben sie damals schon mit Abscheu gehört. Ja. Und warum konntest du gestern fast den ganzen Text, du hast sie auf den Tisch gestellt beim Thailänder und hast es gesungen? Weil ich denke, auch gerade die Sachen, die man hasst, man muss sie kennen, um sie ordentlich qualifiziert hassen zu können. Das ist insofern richtig, ja. Sehe ich mich in der Lage, die übelsten Schlager mitzusehen. Da ist ja auch der Punkt, wo wir noch was von euch lernen können, ne? Also wir Westler jetzt in dem Sinne jetzt. Da lernen wir noch was. Du meinst, mich qualifizierter zu mir zu verhalten, müsstest du mich erstmal noch mehr kennenlernen. Ich glaube schon, ja. Doch, ich glaube, wir müssen nochmal weggehen. Naja, das ist prima. Jedenfalls habe ich dir erstmal eine schöne Musik mitgebracht. Du hast dich neulich in der letzten Sendung so über volle Pulle gefreut von Theo Schumann Combo. Die haben echt eine Masse super, super Musiken gemacht und haben eben unter anderem Satisfaction von Stones bereits 1965 gecovert und in Deutsch gesungen. Wie, da war ja das Original noch nicht mal raus. Ja, siehst du mal, der Osten war weit vorne. Ein bisschen schneller. Na, kennst du da, oder? Ja, doch, gleich. Das ist Wahnsinn. Ja, am Anfang singen sie Englisch noch. Na, aber wie Mick selber, oder? Hat auch Sex. Schönes Cover übrigens. How to try. Na? Das durfte ja im Osten nicht gesendet werden. Ich nehme an, dass du wieder Verständnis für Zensurmaßnahmen artikulierst an der Stelle. Es gibt ja, ich glaube ja nicht mehr so richtig an die Demokratie, wie du weißt. Und deswegen doch schöner Gitarrensound. Ja, ist auf der ganzen Platte drauf. Also das ist wirklich irgendwie eine bemerkenswerte, glaube ich. Ja. Also ich halte es echt für eine bemerkenswerte Platte. Was ich erstaunlich finde an dem Album, ich habe gerade hier das Cover, was übrigens richtig großartig ist, in der Hand, und da steht dann auf bei den deutschen Notierungen steht da bla bla, die Theo Schumann-Kombo war in der DDR so bekannt wie James Last in Wessiland. Und dann gibt's noch eine englische Übersetzung, da steht dann natürlich auf Englisch, dass die Theo Schumann-Kombo in der DDR so bekannt war wie Glenn Miller in den USA. Das ist ein schöner Vergleich. Was auch nur bei den englischen Notes steht, nicht bei den deutschen, auch im Info, bei dem Beigelegten steht nicht. Bei dem englischen steht dann noch, Socialist Leaders, die sozialistischen Führungskräfte waren davon überzeugt, dass Beatmusik der Grund für ernsthafte Krankheiten ist, in Klammern genauso wie Onanieren. Steht da? So steht, auf Englisch, hier. Du bist du ja selber Musiker, Johnny? Und auch. Ja, ja, ich kann also beides bestätigen. Vom Hörgerät, von der Gehhilfe und von der Prothese, die dir aber doch das Gitarrenspiel erlaubt, absieht, bist du aber eigentlich noch ganz gut in Form, ne? Ja, ich glaube, das lag daran, dass ich Gitarre mit links gespielt habe. Ja, und dass du angefangen hast, Musik zu machen, als es mit dem Beat schon längst vorbei war. Ja. Nee, aber eine Frage mal wirklich an dich als Musiker. Gibt's denn irgendeine so Ostmusik, die du interessant oder sagen wir wenigstens akzeptabel fandest? Also die nicht von vornherein in deinem Sinne hätte zensuriert werden müssen? Na, zensuriert sowieso nicht. Also Musik zu zensieren ist wie Bücher verbrennen. Oder schlimmer. Ja, Problem. Also ich habe immer Problem, werden immer die falschen Bücher verbrennen dann. Naja, also wäre ja vorsichtig an deiner Stelle jetzt, ne? Feine Anspielung, vielen Dank. Ja. Nee, zensieren sowieso nicht. Nee, gibt's eine, also muss ich leider echt sagen, auch wenn mich jetzt viele Leute dafür hassen werden, ich fand Ostmusik eigentlich immer schlimm. Ich fand aber auch Westmusik mit deutschen Texten meistens schlimm. Also es gibt ganz wenig deutsche Texte, die ich mag. So Tokotronic-mäßig, ja, über Sex kann man nur in Englisch singen. Zum Beispiel. Und eigentlich singt man ja immer nur davon, oder? Ja, eigentlich ging's ja beim Rock'n'Roll immer nur ums Vögeln, ne? Ja. Ja. Mensch, ich muss langsam ins Thema reinkommen, aber da bist du vielleicht jetzt auch nochmal mir eine gute Krücke, John. Danke. Nee, deine Krücke will ich nicht sein. Nee. Johnny, war ich gestern den ganzen Abend. Johnny, jetzt sei mal bitte meine Krücke. Na gut. Gut, Johnny ist jetzt meine Krücke. Nee, ich bin doch vorhin mit Wieprecht rumgefahren, mit so einem Bus und lauter netten Fritzhörern. Und wir sollten immer uns vorher Orte ausdenken, die uns wichtig waren und die Deutschland bedeuten. Die Deutschland bedeuten und Volker Wieprecht und Deutschland und Jürgen Kuttner irgendwie bedeuten. Und das ist mir verflucht schwer gefallen, da irgendwie Orte zu finden. Also Biografie und Geschichte oder Biografie und Politik an irgendeinem Ort festzumachen. Hättest du so einen Ort, der dir ganz wichtig ist? Hast du mich, zum Glück hast du ja dieses kurze Zeitgedächtnis, hast du mich letztes Mal schon gefragt, aber es macht nichts. Ich hatte ja jetzt eine Woche Zeit. On Air? Oh, ist das peinlich. Nee, ist nicht der peinlich. Alte Mann des Rundfunks, Alzheimer hier wieder on air vor sich hin. Vorgestern war Alzheimer-Tag, ne? Nee, vorgestern. Welt-Alzheimer-Tag? Ey, da hättest du mir Blumen schenken können und mich nicht heute mit einer ekligen Mitropa-Bulette beglücken. Das ist nicht Mitropa. Das ist eine Tankstellenbulette, das ist eine klassische Tankstellenbulette, oder? Ja, aber aus dem Westen, das ist ein Geschenk. Ach, aus dem Westen? Begrüßungsgeschenk sozusagen. Berliner Sandwich. Ja. Karin Lübke und Co. UHG. Wer Buletten bestellen will, Berlin Telefon 691-7565. Ich werde von denen bemustert. Sind geil. Kriegst immer Rezensionsexemplare zugeschickt. Ja, ich hatte jetzt eine Woche Zeit, darüber nachzudenken. Ach, vorher Woche wusstest du das nicht? Nee. Prima, jetzt hast du, ich hoffe, du hast deine Schularbeiten erledigt? Ich weiß nicht so richtig, ist schwer, ne? Nee, Orte ist wirklich schwer, also halt so überall, wo ich gewohnt habe mit meinen Eltern und so und alleine gewohnt habe, aber so Orte, die was mit Deutschland in dem Sinne und zu so tun vielleicht, hat, wo dir mal ein Ostler frech gekommen ist zum Beispiel, also dass da ja, die beiden Deutschländer aufeinander gestoßen werden. Lepperstraße. Ich weiß nicht, nee, kein Ort nirgends. Nee, doch, also wenn ich drüber nachdenke, wird es wahrscheinlich schon ein paar Orte geben. Also zum Beispiel meine Oma hat ganz dicht bei der Mauer gewohnt und deswegen bin ich da als kleines Kind immer konnte ich dann mal aus dem Auto rausgucken, also so groß war ich schon. Ey, vom Westen war der Blick auf die Mauer ja viel geiler als vom Osten, wa? Da hat man irgendwie immer wenig gesehen. Also ich hatte irgendwie, glaube ich, nie guten Einblick so in Todesstreifen, in patrouillierende Grenzer, Trabi-Kübel, wilde Hunde. Doch, doch, die hast du gut gesehen. Ja, das konnte ich. Ach, um den Blick beneide ich dich. War schön. Na, ist doch interessant, oder? Für einen jungen Menschen. Johnny steht da am Fenster mit dem Stühlchen drunter, weil er über das Brett noch nicht rüber reicht. Ja, genau. Ja. Und konnte dann über und die Mauer gucken. Und kickt sich Grenze an, deutsche Geschichte. Ja, und Schäferhunde und so. Gut. Die immer an so komischen Leinen waren. Wo ich immer dachte, wenn jetzt da einer wegrennt, also für mich war das ja eine sehr bizarre Situation. Ich habe gedacht, gut, da ist eine Mauer und die von da dürfen nicht nach hier. Wie der angebundene Hund hinterherkommen mag. Ja, habe ich immer gefragt. Und schon da war mir also klar, dass im Sozialismus irgendwas nicht stimmte. Viele waren kurz angebunden im Osten. Die Grenzhunde hatten lange, lange Leinen. Gut, ja. Johnny, was machst du denn heute noch? Schön feiern? Nö, ich glaube nicht. Nee? Nö. Ein bisschen mit der Freundin vielleicht in die deutsche Oper? So, ja. Ja? Ja, nee, nee, noch ein nicht bisschen, deutsche Oper. Ein bisschen Wagen darin ziehen? Ja, nee, nee, nee. Ach, und dann nach Hause zum, machen die am Ende von der, vom ARD-Programm, spielen die dann immer noch die Nationalhymne? Ich weiß es nicht. Ich sehe, also wenn ich Fernsehen einschalte, ist meistens schon 3 oder 4 und dann ist da immer nur diese Autofahrt. Die zeigen so ein Auto, was durch die Gegend fährt. Ah ja, stimmt. Und senden immer irgendwie DS Kultur, nee, wie heißt das? Deutschlandradio Kultur oder Deutschlandradio Köln oder Berlin oder irgend so was Komisches. Ja, ich kann das nicht so genau sagen. Blenden weil, immer ein, welche langweilige CD sie gerade spielen. Aber sag mal, vorhin bin ich hergekommen, da zeigten sie gerade eine Heino-Sondersendung auf RTL. Eine Heino-Sondersendung? Ich meine, wo sind wir denn? Ach, ist das ärgerlich. Na, die hätte ich doch gerne gesehen. Die hättest du nicht gerne gesehen, obwohl die insofern schon wieder einer gewissen Komik nicht entbehrt hat, als dass die moderiert wurde von Heinos Schäferhund. Ey, du weißt, dass Heino und Fritz da ist, wa? Der war neulich ja, bei... Ja, ich weiß. Dings hier in der Sendung bei Hanselmann. Ich bleib trotzdem noch hier. Also. Und dann hat Wosch mit ihm noch Danke gesungen. Danke für meine Arbeitsstelle. Heino kannte den. Er kannte Wosch nicht, aber den Text kannte er. Ja, na, wer kennt das nicht? Ich meine, das mussten wir ja früher auch immer singen, ne? Ihr auch? Danke für meine Arbeitsstelle? Mhm. Nee, die war ja garantiert im Osten. Die haben dann lieber der Führung gedankt. Stimmt. Aber die durfte, also die kaum Honecker-Lieder. Außer einen ganz alten Schlager, den ich leider nicht mit habe, von Nina Lizell. Und der hieß Der Mann mit dem Panama-Hut. Das war, glaube ich, eine ganz feinsinnige Anspielung auf Erich Honecker. Ja, der kenne ich auch. Ja, die ging immer als Schwedin weg, war aber eine Ostlerin eigentlich. Aber da wurde im Fernsehen immer eingeblendet, Nina Lizell in Klammern Schweden. Also die hat auch viele internationale Stars im Osten. Ich weiß, ich habe ja immer, manchmal musste ich einen Kessel Buntes gucken. Ach, von deinen Eltern? Waren die? Die waren alte Sozialdemokraten, die haben Kessel Buntes geguckt. Ja. Ja, das finde ich aber schön, das finde ich sympathisch. Und hast du daran auch Spaß gehabt oder haben nur deine Eltern Spaß gehabt dabei? Ich muss jetzt echt lügen, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, die haben dann auch schnell weitergeschaltet. Nur damals gab es noch kein Kabel, da gab es nicht so viele Kanäle. Und wenn auf den anderen auch was Doofes lief, dann hat man halt... Meine Eltern waren im Grunde auch eher sozialdemokratisch. Ich musste mal Blauer Bock kicken. Siehst du, das hardcore, musste ich dafür nicht gucken. Ja, das blöd. Aber nee... Nee, ich weiß nicht, ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Mein Vater hat einen Verwandten in Ostberlin, den wir oft besucht haben, eine Zeit lang. Ja, meine Mutter hatte einen Verwandten im Westen, den wir nie besucht haben, eine Zeit lang. Das war ja das Ungerechte und, an der Situation. Und jetzt haben die sich durch die Mauer, glaube ich, so auseinandergelebt, dass die irgendwie ja nicht mehr wissen, wo sie sind. Dadurch, dass die Mauer weg ist. Die konnten sich dann endlich mal sehen und haben festgestellt, dass sie sich nicht richtig mögen. Ja, ja, ja. Ja, insofern ist das schon gut, ne? Hast du eigentlich, ich habe mich gestern mit Tanja zusammen gefragt, ob... Wer ist denn Tanja? Ach, Jürgen. Johnny, sowas muss doch erklärt werden. Man kann doch nicht so, sagen wir mal... Nee, ich kann einfach einen Namen fallen lassen. Damen einfach. Ja. Na gut, einfach. Du hast dich also nicht, mit Tanja... Nicht, dass mein Privatleben hier irgendwie offenlegen muss. Ach, das war dein Privatleben? Ja, das hatte mit Privatleben zu tun. Ach, du hast aber ein nettes Privatleben. Ja, jedenfalls haben wir uns unterhalten. Es war schon später, muss ich zugeben. Und ich weiß nicht, ob wir noch so richtig in dem Zustand waren, um ernsthaft der Antwort auf die Frage, die wir uns stellten, näher zu kommen. Auf jeden Fall haben wir uns gefragt, ob das nun eigentlich ein Grund zum Feiern ist oder nicht. War ich da noch dabei, als ihr euch das gefragt habt? Nee, da warst du nicht dabei. Da war ich schon weg. Nee, ja, warst du schon lange weg. Ja, ist klar, dann kommt die Sinnkrise. Nee, dann kommen die interessanten Themen. Warum feiern wir zum Beispiel nicht den 9. November? soweit ich weiß, war das doch Fall der Mauer. Ja, da hatten sie Angst davor, weil das natürlich gleichzeitig Reichskristallnacht war. Ach so, scheiße, stimmt. Und durfte das natürlich kein deutscher Feiertag sein. Und der 3. Oktober ist gleichzeitig Franz Josef Strauß Geburtstag, das ist natürlich besser. Ja, aber ich finde ja so ungerecht, weil ich ja ein großer Freund von Feiertagen bin, trotzdem man ja als Freelancer gewissermaßen nichts von Feiertagen hat, fand ich es doch eine Freilancer. extreme Schweinerei, dass sie den 17. Juni abgeschafft haben. Ja, weil du immer mal den 7. Oktober. Ich finde, man hätte, also das wäre doch irgendwie eine Form deutscher Einheit gewesen. Wir hauen erstmal unsere Feiertage zusammen und feiern über Kreuz. Jeder alle auf einen Tag. Nee, nicht alle auf einen Tag, schön verteilt über das Jahr. Jeder seine eigenen und die vom anderen in Deutschland werden immer noch mitgefeiert. Ja. Ey, das könnte hier eine Dauerparty sein, verstehst du? Wir könnten schön den Tag des Eisenbahners begehen, den Tag des Lehrers, den Tag der Volkspolizei. Ey, es gibt massenhaft Feiertage ab im Osten. Tag des Grünen Pfeiles, der hätte neu eingebracht werden können, die Einheit. Aber wir haben ja da nichts von als Freilancer. Das stimmt, wir haben nichts. Wie ich zum Beispiel, das hätte heute so ein schöner Tag sein können, die Sonne schien und ich musste arbeiten und jetzt muss ich auch arbeiten. Siehst du? Ärgerlich. Das ging mir auch so. Ich habe David Bowie übersetzt heute. Ja. Und wo kann man dich jetzt heute Abend noch treffen? Du jetzt? ich glaube, ich gehe heute nicht weg. Gut, also wer Interesse hätte, müsste dann zu Johnny nach Hause gehen, der wohnt am grüßtes Privatleben. Mach ich. Tschüss. Ciao. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Hallo? Wenn Sie meine Stimme hören, liebe Mitbürger, liebe Jugend, ich danke zunächst einmal herzlich für den großartigen Empfang, den wir hier, diese Stadt und hier der Marktplatz voller dichtstehender Leute bereitet hat. Darf Ihnen aber auch das eine versichern, wenn ich dieses Jahr hier zum 17. Juni in Helmstedt spreche. Sie sehen daran, dass es nötig war, wenn ich hier dieses Jahr in Helmstedt spreche, dann ist das mein eigener Wunsch gewesen. Abend, hier ist Kuttner mit der Sendung Sprechfunk und ich freue mich jetzt, hier auch sprechen zu dürfen. Also Kinder, ihr seht, ja, auch Bundespräsidenten kommen manchmal ins Schleudern. Was will man da von einem Radiomoderator verlangen? Tag der Deutschen, Tag der Einheit und so weiter. Wie gesagt, ich versuche auch so eine bundespräsidialen Ansagen zu fabrizieren. Leider gelingt es mir nicht so. Man ist ja als Radiomoderator doch eben nur ein Würstchen. Dafür kann ich auch nichts. Gleich kommen die Nachrichten. Vorher wollen wir aber noch ein bisschen Musik hören. Soll ich das Thema schon verraten? Ich weiß auch nicht. War heute ein harter Tag, muss ich ja mal sagen. Mit dem Hörer, der übrigens, solange er in Bussen sitzt und nicht anruft, ziemlich nett ist. Und auch Volker Wiebrecht, der, wie der ist, wisst ihr irgendwie selber, den ganzen Tag verbracht, schnell noch nach Hause, ein bisschen Musik eingepackt, um dann hier heute mit euch über Deutschland

Demokratieabbau. Nach der Duma billigte heute auch der Föderationsrat ein neues Referendumsgesetz. Es beschneidet die Möglichkeiten für Volksentscheide. Ehrung. Nach jahrelangen Querelen wurde heute am Tag der Einheit in Luckenwalde eine Gedenktafel für Rudi Dutschke enthüllt. Der spätere Studentenführer der 60er Jahre hatte die DDR 1958 aus politischen Gründen verlassen. Sport. Fußball. Im Achtelfinale des DFB-Pokals spielten Kaiserslautern Schalke 1:0, Nürnberg Bremen 3:2, Stendal Mannheim nach Elfmeterschießen 5:4, Homburg 1860 München 2:1. Wetter. Nachts örtlich etwas Regen, 14 bis 11 Grad. Verkehr. Der rollt in Berlin und Brandenburg. Gute Fahrt weiterhin. Du glaubst, deine Zähne werden geputzt. Guck mal, wie du deine Bürste wieder falsch benutzt. Das ist falsch, das ist horizontal. Benedikt, wann spielen wir im BKA-Mutterhaus? Vom 13. Oktober bis zum 12. November. Jeweils? Mittwochs bis Sonntag, 20 Uhr. Und was spielen wir da? Eine Mischung aus Jazz, Chanson und Salon-Hip-Hop. Sag bitte 10-mal hintereinander Chanson, Jazz, Salon-Hip-Hop. Chanson, Jazz, Salon-Hip-Hop, Chanson, Jazz, Salon-Hip-Hop, Chanson, Jazz, Salon-Hip-Hop. Pigor singt, Benedikt Eichhorn muss begleiten. Das Günstigste für alle Beteiligten ist, wenn man Pigor live erlebt. Nur live ist er richtig. Präsentiert von Fritz. Ich habe mir einmal in meinem Leben gewünscht, durch dieses Brandenburger Tor zu gehen. Und zwar in den anderen Teil zu gucken. Ich war noch nie da drüben. Weil ich mir keine Tante, keine Oma, kein Onkel erzählt oder erlobt habe. Verstehen Sie das? Ich wollte aufrichtig da durchgehen und gehe doch wieder zurück. Ja, ich weiß, es sieht ein bisschen borniert aus. Das war Mutter. Es ist einer meiner Lieblingstitel. Ich finde es ganz wichtig zu definieren, wer gerade auch nicht sein Bruder ist. Genau an so einem Tag wie heute, der der deutschen Einheit gewidmet werden soll, sein soll. Tag der deutschen Einheit und abends Sprechfunk. Ohne jammern zu wollen, fällt mir doch auf, dass alle großartigen Feiertage immer zur Sprechfunkzeit stattfinden. Es gibt keinen 1. Mai, an dem nicht abends Sprechfunk wäre. Es gibt keinen 7. Oktober, an dem nicht abends Sprechfunk wäre. Es gibt keinen 9. November, an dem nicht abends Sprechfunk wäre. Es gibt keinen 3. Oktober, an dem nicht abends Sprechfunk wäre. Heute ist wieder so ein gruseliger Tag. Und was soll man machen? Soll man dem Thema ausweichen? Nein, man muss sich ihm frontal stellen. Also Einheit. Je näher man ein Wort anschaut, umso ferner schaut es zurück, sagt Alexander Kluge, um sich dann das Wort Deutschland anzuschauen. Und genauso würde ich es heute gerne mit euch halten. Gucken wir uns doch einmal dieses seltsame Wort an, in der Hoffnung, dass es dann von ganz, ganz ferne zurückschaut. Gott, was bin ich stolz. Deutschland. Wer kann das noch sagen, ohne Sprecher des Bundestags, Berti Vogts oder Boto Strauß zu sein? Heute also alles zum Thema Heimat. Schöne Vorurteile könnte ich mir vorstellen und würde sie erwarten. Jede Menge deutscher Selbsthass, der eigentlich ja immer nur in der 68er-Generation ausgeprägt scheint, von dem ich aber hoffen würde, dass er auch unter euch ordentlich präsent ist. Und dann natürlich 5 Jahre sind ins Land gegangen. Der Umsteigebahnhof Einheit, was hat da für euch verändert? Und nicht zuletzt der Sprechfunk als Klagemauer der Einheit. Jammert schön, Deutschland. Eines freilich sollte tabu sein. Ich würde ungern über zu hohe Mieten reden. Ich würde ungern hören, dass Politiker alle doof sind. Ich würde ungern hören, eine Losung, die irgendwann wirklich mal stimmte, aber die nach 5 Jahren einfach nur noch völlig öde ist. Dieses Halsmaul Deutschland. Hier ist der Sprechfunk Deutschland. Sprich mit mir. Johnny hat ihn vorhin schon gespielt, er hat mir gewidmet, ich spiele ihn selber, jede Menge Selbsthass. Auf der Matte und ratz mir einen weg. Draußen kommt der Wetzler und recycelt meinen Dreck. Er macht eine Menge Kohle und denkt, er ist der King. Und wenn er ab so fällt, hört er wie ich sing. Er macht eine Menge Kohle und denkt, er ist der King. Und wenn er ab so fällt, hört er wie ich sing. Ich bin ein Arbeitsscheuer-Holster. Und das ist mir nicht peinlich, bin ein Arbeitsscheuer-Holster und hab mein Spaß dabei. Ich bin frei und ausgewogen und das noch nicht mal heimlich. Ich bin ein Arbeitsscheuer-Holster und hab mein Spaß dabei. Für ein armes Schwein. Probier's doch mal mit Hungerstreik. Auch du kannst uns da sein. Von Kiel bis nach Saarbrücken, wir haben nur ein Ziel. Ein Volk von faulen Säcken, das nur macht, was es will. Vom Ring bis an die Oder, wo dieses Lieder klingt. Wir geben keine Ruhe, bis auf der letzte Sink. Ich bin ein Arbeitsscheuer-Oster. Und das ist mir nicht peinlich. Ich bin ein Arbeitsscheuer-Oster. Und hab mein Spaß dabei. Ich bin frei und ausgewogen und das noch nicht mal heimlich. Bin ein Arbeitsscheuer-Holster und hab mein Spaß dabei. Created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ja, hier ist der arbeitsscheue Ostler. Nee. Jetzt kommt nochmal die kurze Telefondurchsage. Dazu fällt mir eigentlich gleich eine Geschichte ein, weil die ist natürlich eigentlich geklaut. Wir hören sonst mal an. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben. Na, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer da gesucht wurde. Es handelte sich um Dagobert, der ja relativ clever durchaus auch die Chancen der neuen Einheit begriffen hat, sich im Osten eine Laube gemietet hat und da tolle Bomben gebastelt. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Ja, insofern die Ansage hat ausgedient. Dagobert hat sie mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Mensch, Kinder, das ist aber mein Tag. Wer bist denn du da? Hey, heißt du Freddy Quinn oder heißt du Heino? Ich erkenne dich eben im Moment nicht. Es tut mir leid, auf diese großartige Musik draufsprechen zu müssen, aber nachdem ich jetzt 40 Minuten quasi nur Musik gemacht habe und noch nicht telefoniert, würde ich doch jetzt gerne mal mich mit jemandem unterhalten. Hallo, wer bist denn du? Und das war jetzt die sudetendeutsche Fraktion, die hin und wieder auch gerne im Sprechfunk anruft. Tschüss, Baby. Tag, wer bist denn du? Hallo, hier ist Toni. Toni. Richtig. Ey, du hörst dich echt ein bisschen an wie ein arbeitsscheuer Ostler. Nee, ganz im Gegenteil. Warte, du bist ein arbeitender Ostler oder ein arbeitsscheuer Westler oder ein arbeitsscheuer Westler, ja. Ein arbeitsscheuer Westler? Genau. Ei, das ist ja ein Pack. Ja, war, also wirklich. Ja. Nicht zu glauben. Nee, wie sieht denn die Arbeitsscheu bei dir aus? Ja, geht die Schule an, also nicht so viel dafür tun, nicht so viel lernen und so. Hey, meiner, Arbeit ist was ganz anderes. Schule ist immer noch Spaß, du wirst es merken, wenn du draußen bist. Aber nicht bei uns. Nicht bei euch? Nee. Wieso ist das so eine, Eine Elite-Schule. Ist eine Elite-Schule? Richtig. Also ja, bist du da jetzt bei der Bundeswehr und hast immer Probleme an der Sturmbahn? Nee? Ist keine Offiziersschule? Nein. Nee? Das also Offiziersschule wäre mein Inbegriff von Eliteschule. Nee, insofern hast du jetzt doch ein bisschen gelogen. Nee, das ist keine Lüge. Also die Lehrer sagen uns immer, dass eine absolute Eliteschule ist. Ja, das sagen Lehrer gerne, weil sie gerne Lehrer an einer Eliteschule wären. Das kann sicherlich. Aber das sagt ja unter Umständen möglicherweise jeder Grundschullehrer. Nee, und du glaubst daran, was genau gegen die Tatsache spricht, dass es eine Eliteschule ist, die du da besuchst. Nee, das kann keine Eliteschule sein bei den Lehrern, die da rumhängen. Ja. Dann danke ich dir mal für diesen Einblick in den Horizont eines Eliteschülers, ja? Ja, wollen wir nicht noch ein bisschen über Deutschland reden? Ich würde erstmal weitermachen, einverstanden? Ne, das finde ich nicht nett von dir. Das ist nicht schön, dass du das nicht nett findest, weil mein größter Ehrgeiz besteht ja doch immer darin, extrem nett zu sein. Ja. Dann reden wir jetzt mal kurz über Deutschland. Richtig, das wäre ganz gut. Ja, also ich wollte was zum Ossi-Wessi-Hass sagen. Ach! Ja. Hast du denn da auch Ostschüler bei euch an eurer Elite-Schule? Ja, einen in meiner Klasse. So ja. Ein guter Freund von mir. Ach so, ich dachte, das ist jetzt der Dödel aus einer Elite-Schule. Nee, ist er nicht. Also, ich meine, der sieht vielleicht ein bisschen dumm aus, aber ist er nicht eigentlich. Ja, das wird er gerne hören. Nee, der hört nicht. Das spricht doch für ein differenziertes Wahrnehmungsvermögen deinerseits. Den konnte ich noch nicht überzeugen. Hm? Der hört den schnellsten Sender, angeblich. Ja. Nee, also ich finde es immer total bescheuert, dass die Leute sich gegenseitig fertig machen irgendwie. Also dass die Wessis total den Hass auf die Ossis haben und die Ossis total den Hass auf die Wessis. Ja, aber macht man sich damit wirklich gegenseitig fertig? Also wenn du jetzt als Westler, sagen wir mal, einen Ostler hassen würdest, neigt dann der Ostler dazu, sich fertig gemacht zu fühlen? Naja, sagen wir mal so. Also ich meine, das ist ja... Der Effekt ist doch vielleicht eher der, dass es dich aufbaut. Und das ist doch schön. Stolze Westler hier und stolze arbeitsscheue Ostler da. Nee, ich finde es scheiße, dass irgendwie die Einheit nur nach außen ist. Also, ich meine, wenn man sagt deutsche Einheit, ich meine... Du meinst zu wenig Umarmung auf deutschen Straßen? Nein, nicht. Ich meine, das nur deutsche Einheit. Ich meine, wir sind ja keine Einheit. Ich meine, die Wessis machen ihr Ding und die Ossis ihr Ding. Also die meisten werden nichts miteinander zu tun haben. Und das finde ich halt scheiße. Und du meintest, dass es vielleicht von der Bundesregierung, sagen wir mal, ein Begegnungsprogramm entwickelt werden sollte? Ostdeutsche treffen Westdeutsche und unterhalten sich miteinander? Das meinte ich nicht. Ich bin nur der Meinung, dass man füreinander ein bisschen mehr Verständnis haben sollte. Und dass man nicht immer auf den anderen rumhacken sollte und den seine Fehler noch. Und wie würde es für dich aussehen? Hast du schon für dich eine Taktik oder Strategie entwickelt, mehr Verständnis für Ostdeutsche zu entwickeln? Ja, natürlich. Also ich meine, wir haben ein Haus im Osten. Und da fahren wir jedes Wochenende hin. Ja, kein Mietshaus. Nee. Ach so, naja, man könnte ja auch jedes Wochenende in ein Mietshaus fahren. Nee, und die armen Ostmieter halt ein bisschen terrorisieren, Gas abdrehen. Nee, sowas ist ja nicht gut. Nee, da kenne ich halt viele und da ist es halt, wenn man halt viel mit so einen Leuten zusammen ist, dann versteht man die auch ein bisschen, denen ihre Probleme. Dann merkt man, dass der jeweils andere ja auch ein Mensch ist teilweise. Richtig. Okay, das ist eine wichtige Aussage, die durchaus ihren Platz an dem heutigen Tag und in dieser Sendung haben soll. Ich danke dir für deinen Anruf. Du wolltest Schiedsrichter machen, Kuttner. Später mal. Wenn Hockey ohne Stöcke gespielt wird, wäre ich auch gerne bereit, Schiedsrichter zu machen. Tag, wer bist denn du? Ja, hier ist Ronny, hallo. Tag, Ronny. Jetzt muss man ja doch immer noch mal die Ost-West-Frage stellen. Ja, Ost. Ost. Hm? Kannst du ein bisschen genauer machen? Annaberg-Buchholz, sagt das was? Ey, das ist aber ganz weit unten. Ah, sicher. Da darfst du doch ja nicht hier anrufen, oder? Wieso? Ich wohne in Berlin zurzeit. Ach so, du kommst eigentlich aus Annaberg-Buchholz? Hm? Dann hat dich die Wende nach Berlin verschlagen, weil da der Westen näher ist? Ja. Ja? Und was machst du jetzt in Berlin? Ja, ich studiere. Ach so, war für dich die Wende so eine Art Umsteigebahnhof? Gewissermaßen, deine Lebenslok fährt auf so ein Dreh, auf so ein Drehdingsruf, wird dann umgedreht und kommt in völlig neue Gleise? Na, nicht unbedingt. Also, es hat sich gezeigt, wer Freunde sind und wer keine waren Freunde sind und, ja. Ach, du hast dadurch Freunde verloren? Nee, also eher gewonnen. Aber du hast ja gesagt, es zeigt sich auch, wer keine Freunde sind. Na, dadurch habe ich ja keine verloren. Dann bist du quasi das, was man einen Einheitsgewinnler nennen könnte. Allerdings auf der Ebene von Freunden. Ja, nicht bloß Freunde. Auch Möglichkeiten, Leute kennenzulernen. Also, na, sowohl gute als auch schlechte, weil ja. Idioten gibt es ja in Ost. Sag mal, du bist doch ab und an noch in Annaberg-Buchholz, ne? Hm? Was mich ja so, sagen wir mal, an diesen Ländern, die relativ weit weg von Berlin sind, immer sehr fasziniert an diesen Ostländern, dass die enorm in ihrer regionalen Identität wühlen und sich als Sachsen, als Mecklenburger, als Vorpommeraner, als Anhaltiner, als Thüringer entdecken. Das aber quasi zusammenhangslos und sich daraufhin zurückziehen. Wenn du jetzt dieses Einheitsklima, wie es herrscht in Annaberg-Buchholz, mit dem Klima in Berlin oder Berlin-Brandenburg vergleichst, welche Unterschiede siehst du da? Ja, in Berlin, da ist vielleicht die Möglichkeit Ost-West-Begegnung größer und dadurch kommt es halt häufiger zur Konfrontation und Reibereien, finde ich. Wie sieht es in deinem Fall aus? Konfrontationen und Reibereien. Wo studierst du? Im Westen. Und kannst du ein bisschen genauer machen? FU Berlin. An der FU. Und was studierst du da? Medizin. Medizin. Hm? Und wurdest du da gleich als Ostler geoutet? Ja, leicht. Wahrscheinlich durch den Dialekt, oder? Na sicher. Also wie 20 weitere Prozent in meinem Semester. Ah ja. Und hättest du am Anfang eher die Tendenz gehabt, das gewissermaßen runterzuspielen und dich nicht zu erkennen zu lassen? Aus welchen Motiven? Ja, weiß ich nicht. Frage ich dich bloß, weil der vielleicht irgendwie, sagen wir, schwer ist, als Annaberg-Buchholzer überhaupt in Berlin zu bestehen oder in einem nun fremden Land und möglicherweise noch härter ist, als Annaberg-Buchholzer, sagen wir mal, in West-Berlin zu bestehen. Ja, also Anpassungsprobleme gibt es da. Keine, also man hat ja gewusst, was einen erwartet, in etwa. Also man hat sich da keine Illusion hingegeben, also ich nicht. Nun sind ja Medizinstudenten auch immer ein besonderes Volk. Wie verlaufen denn da so die ideologischen Grenzverläufe innerhalb von Medizinstudenten? Gibt es da so Barrieren oder Grenzen, die man möglicherweise nicht überschreiten will oder an denen man nicht rührt, die einem tabu sind oder sagt, mit denen will man nichts zu tun haben, weil? Du meinst jetzt dieses konservative Klischee, also unter den Medizinern. Ja, ja, ich frage jetzt vom Klischee her. Du kannst ja sagen, dass das Klischee keine Berechtigung hat oder nur teilweise. Ja, es hat wohl nur teilweise eine Berechtigung, weil es ja von Motiven abhängt. Also fürs Studium. Es gibt ja Leute, die studieren aus dem ganz einfachen Grund, weil Mama und Papa Arzt sind, sowohl im Osten als auch im Westen. Tja, ob man das mit einer Ideologie verbinden kann. Und bei dir? Ja, um es besser zu machen. Sind Mama und Papa aber auch Arzt, aber nee, trotzdem nee. Besser machen? Nee, nee, es sind keine Ärzte. Sind so. Proleten. Sind Proleten? Hm? Hast du denn viel Proletensöhne oder viel Proletenkinder da in deinem Studium? Na, also da gibt es noch keine statistischen Erhebungen. Also es gibt statistische Erhebungen. 3-4 Erhebungen Ost oder West. Aber soziale Herkunft, ich weiß nicht, ob man sich da scheut. Ja. Also das irgendwo aus. Nehmen wir mal an, du sitzt jetzt zu Hause in deiner Studentenwohnung. Wo wohnst du da jetzt? Prenzlberg. Ja, in einer schönen Wohnung? Ja, es wird schön. Ja, wie groß ist die? 40 Quadratmeter. Hm, wie viel Zimmer? Zwei. Ein Zimmer, also eine Küche. Ja, gut. Toilette nicht. Du gehst jetzt runter zum Briefkasten? Der ist leer. Ja, nee, der ist nicht leer. Da liegt ein Brief drin, ohne Absender, ohne Anschrift. Gehst mit dem Brief nach oben, kochst eine Tasse Kaffee, setzt dich hin, machst den Briefumschlag auf, holst einen Zettel raus, auf dem steht Deutschland. Ja, steht Deutschland. Vollkommen ohne Wertung. Ja, ja, steht so da. Ja. Mensch, Meier, muss nicht gleich vom Stuhl fallen. Ich habe mich bloß mal bequem hingesetzt. Ich habe gar keinen Stuhl. Also ich habe mich gerade... Hey, da lacht Fräulein Deutschland im Hintergrund, wa? Ja. Eine Studienkollegin? Nee. Verwandtschaft? Nee. Bekanntschaft? Ja. Gute Bekanntschaft? Ja. Freundin? Ja. Lebensabschnittsbegleiterin? Für eine kürzere Strecke? Für eine Strecke, deren Länge wir jetzt hier im Unbestimmten ruhen lassen wollen? Ja, das klingt besser. Ja. Auch aus Annaberg-Buchholz? Nee. Aus Berlin? Nee. Ah, rat mal. Aus dem Osten? Nee. Aus dem Westen? Ja. Aha, Konfliktpotenzial. Wir sind aber erstmal noch beim Brief. Ja, ja, mit Deutschland, ja, scheiße. Wieso? Na, weil es kein Land ist, dessen man sich rühmen kann. Also, wenn ich Deutschland lese, in dem Falle dann. Hey, aber du studierst Medizin und da sagen wir, sind da eine Vielzahl Mediziner früher medizinischer Errungenschaften durchaus mit deutscher Tüchtigkeit und deutschem Forschergeist gepaart. Ja, und dieser Forschergeist, der wurde noch nicht mal angeprangert, weil er ja auf Kosten der Humanität ging. Also muss ich mal gerade die Versuche von KZ-Ärzten und so ansehen. Ja, das ist die Frage, ob das alle dominiert. Ich meine, es gibt ja aber auch so Leute wie, weiß ich nicht, Robert Koch oder Hufeland oder Semmelweis oder weiß ich wen. Sauerbruch. Sauerbruch. Ja, zu Sauerbruch kann ich dir eine Geschichte erzählen. Die hat ein ziemlich alter Professor bei uns an der Universität erzählt. Nämlich, dass er aufgrund seiner Kenntnisse, also Sauerbruch wird ja als Begründer der Thoraxchirurgie gehandelt. Aber was ist denn Thoraxchirurgie? Brustkorb auf, Brustkorb zu. Brustkorb auf und da war immer das Problem, dass man dabei keine Luft kriegt, solange der offen ist. Hat und dass es dadurch dann zum Pneumothorax kam, sprich die Lunge ist durch den Unterdruck zusammengesackt. Und Sauerbruch versuchte da halt unter Unterdruck Zellen zu arbeiten, was ihm natürlich nicht gelang. Also das Problem haben die Amerikaner gelöst, nicht die Deutschen. Im Zweiten Weltkrieg, als es vermehrt Thoraxverletzungen gab, nämlich durch Intubation. Und das war es eigentlich. Nee, die Geschichte ist eigentlich die, Ja. Deutschland und Forscher, also letzten Endes müsste man sich die Motivation ansehen, was die Forscher dazu getrieben hat. Ja, die Frage ist, denkst du, dass es quasi so sein muss, man liest auf einem leeren Zettel das Wort Deutschland und man muss sofort an Auschwitz denken? Nee, nicht unbedingt. Also für mich ist Deutschland im Grunde genommen keine Identität. So. Also ich habe mich nie als Deutscher gefühlt. Als was denn? Als Cappuccino trinkender Kosmopolit? Ja, wobei doch mit dem Cappuccino in Annaberg Buchholz, nehme ich mal an, vor der Maueröffnung relativ problematisch war. Ja, sicher. Aber deshalb bedeutet es jetzt mehr Konsum als Cappuccino. Nein, ja, ich versuche das. Das war früher grusinischer Tee dann. Das war dann früher grusinischer Tee. Ja. Also ich versuche die Sachen nicht aus dem Blickwinkel der Nation zu betrachten. Also sowieso. Also Deutschland, es gibt im Grunde genommen nicht bloß die Sache Vergangenheit, die mich da traurig macht, sondern immer Gegenwart und Zukunft, also wie es im Moment aussieht. Ohne dir jetzt irgendwelches Leid klagen zu wollen, was du ja vorhin angesprochen hast, wegen Mieterhöhung und so. Aber generell stelle ich den Prozess fest, dass sich immer mehr Leute irgendwo abkapseln. So. Also, sagen wir, so ein Begriff wie Deutschland hat für dich keine Realität. Also ist nichts, was dich wirklich berühren würde, oder wenn dann nur als schlimme Geschichte im 20. Jahrhundert. Ah, ich kann mich damit nicht identifizieren, also mit dem Begriff Deutschland. Ja. Gib mir doch mal deine Freundin, bitte. Ja. Ja, hallo? Ja, hallo. Du hast ja nun gehört, was dein junger ostdeutscher Freund zum Thema Deutschland zu sagen hatte. Geht dir das genauso? Von wo? Naja, also, Wo kommst denn du her? Ich bin aus Lübeck. Ja. Ja, also zum Thema Deutschland. Also Deutschland ist für mich, kann man nicht sagen, Identität. Also ich bin zwar in Deutschland geboren, aber naja, also ich meine, es ist nicht das, womit ich mich identifizieren möchte. Also weil in Deutschland eben ja auch zu schlimme Sachen passiert sind oder auch in der Gegenwart, also dass es alles nicht so toll läuft halt. Und wenn man sich mit irgendwas identifiziert, dann muss es aber auch schön und ordentlich sein. Und durchaus deutscher Anspruch. Ja, also so würde ich das jetzt nicht sehen. Also ich identifiziere mich jetzt nicht mit einem Land. Also das sind andere Sachen, mit denen ich mich identifizieren würde. Also es wär nicht unbedingt die Herkunft, also das Land. Meinst du, dass Deutschland besser wird, wenn keiner Deutscher sein will, außer den Arschlöchern? Nee, das glaube ich eigentlich nicht. Also, ja, bloß mit Deutschland verbindet man eben was. Also ich habe dann immer so im Sinn, so ich bin stolz, Deutscher zu sein, und damit verbindet man ja irgendwo auch was. Ist es unanständig, von vornherein stolz, Deutscher zu sein? Ja, also damit, im Allgemeinen ist es ja so, dass man damit schon eine ziemlich, oder ja, eine sehr rechte Ansichtsweise da damit eben so verbindet. Vielleicht ist es bloß ein Zeitpunkt, vielleicht sind die Linken wieder mal zu spät gekommen und hätten als Erste sagen sollen, ich bin stolz, Deutscher zu sein. Dann hätten die Rechten sich was anderes einfallen lassen müssen. Ja, ich habe das jetzt eben nicht so ganz verstanden, wie du das meinst. Ja, dieser Begriff, du sagst, ich bin stolz, Deutscher zu sein. Wenn das jemand sagt, dann ist es immer ein Rechter. Das kommt vielleicht daher, dass die Rechten immer zuerst gesagt haben, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Wenn jetzt einfach mal intelligente, nette, sympathische, vielleicht halbwegs linke Leute gesagt hätten, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Dazu gehört eine Menge scheiß Geschichte und dazu gehören auch ein paar nette Sachen. Und dazu gehört meinetwegen auch die Erfindung der Berliner Bulette, wie sie Johnny mir hier vorhin zum Tag der Deutschen Einheit geschenkt hat. Dass der Satz dann vielleicht eine andere Bedeutung hätte. Nämlich eine Linke? Naja, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass, also ich meine, für mich persönlich wäre ja ein Ding, womit ich mich identifizieren würde, etwas, ja, was eben persönlicher ist. Deutschland ist eben, ist ja, ist eben groß so. Und also ich meine, ich habe in Deutschland nichts Großartiges gemacht und ich habe damit irgendwie auch nicht so direkt was zu tun. Also ich meine, ich kann immer nur stolz auf das sein, was ich selbst geleistet habe. Also genauso wie ja, Leute vielleicht stolz darauf sind, was ihre Eltern geleistet haben oder dass die Eltern irgendwie denen eine ganze Menge Kohle in den Arsch geschoben haben, wo die Kinder irgendwie überhaupt nichts dran getan haben. So. Dann danke ich euch erstmal für euren Anruf und würde einfach mal weiterfragen, was Deutschland eigentlich ist. Das ist ja auch eine gute Frage, oder? Tschüss. Ich wollte mich gerade von dir verabschieden. Ich habe es ungeschickt angestellt. Wollen wir erstmal Schluss machen? Jo. Ja? Okay, tschüss. Ich begebe mich weiter in den Dienst der Deutschlandforschung. Guten Tag, was ist in Deutschland eigentlich? Hallo, wer ist denn da? Da ist wieder ein junger, stummer Mensch, für den es nicht viel Sinn macht, hier im Radio anzurufen. Hallo, wer bist denn du? Hallo. Ja, Tag. Tag. Hier ist Kuttner. Wir wollen uns jetzt mal ordentlich vorstellen, so wie wir es in der Schule gelernt haben. Hier ist der Peter Müller aus der 7. Aus der was? Aus der 7. Ja, Peter Müller, dann bleib mal schön in der 7. Ist ja nicht schlimm. Tag, wer bist denn du? Hey, hallo. Hi. Ja, das ist ja toll. Ich habe hier versucht, seit einer halben Stunde durchzukommen. Ja. Und habe hier erwartet, dass man mir vielleicht vorher mal eine Vorwarnung gibt, aber... Du siehst, es ist ein brisantes Thema, es ist ohne Grenzkontrollen, man ruft hier einfach an, 74 81 110 in Potsdam und ist, wenn man Glück hat, zack, sofort im Radio zu hören. Ansonsten, wenn man Pech hat, dann hängt man, wie ich mir heute nochmal habe sagen lassen, 3,5 Minuten in der Warteschleife und wird dann unerbittlich von der Telekom rausgeschmissen und muss dann wieder anrufen. Ja, ich wollte ja bloß erzählen, dass ich ein bisschen scheiße finde, dass man am Deutschlandtag sozusagen Lotto spielen muss, um zu Wort zu kommen. Das war eigentlich bloß... Das könnte dir möglicherweise auch an jedem anderen Tag so gehen. Insofern ist es jetzt zufällig. Und du weißt, dass Lotto-Spielen doch viel besser ist, als wenn jetzt Wartenummern ausgegeben würden, oder? Ja, und wir eine deutsche Ordnung für unter den Anrufversuchern herstellen würden. Da fällt mir dazu gerade noch ein, dass es 7-mal wahrscheinlicher ist, dass man vom Blitz getroffen wird, als dass man im Lotto gewinnt. Deswegen halte ich mich jetzt entweder stark unter Strom stehend oder halt als glücklichen Gewinner, dass ich jetzt durchgekommen bin. Ja, das ist die Frage. Empfindest du das jetzt als vom Blitzschlag getroffen oder als Lotto-Gewinn? Das ist eher eine Mischung aus beiden, aber mehr doch das andere. Ja, würde ich auch so sehen, ist eine Mischung aus beiden. Sagst du mir deinen Namen nochmal? Ach so, ja, ich heiße Klaus. Klaus. Ja. Soll ich auf Kopf zusagen, dass du Westler bist? Hörst du nicht sag gerne? Sag mir doch bitte auch, woher ich komme. So vom Dialekt. Oh, das weiß ich irgendwie nicht so genau. Eher so halbwegs Nordwestdeutschland? Ich muss dich leider total enttäuschen. Ich habe jetzt zum Beispiel zwei Russen zu Besuch und wir feiern gerade die deutsche Einheit auf ein bisschen andere Art und Weise. Zum Beispiel mit einer Querflöte, ich wäre verrückt. Ja, ja. Ach Mensch, ja dann lass doch die Russen mal kurz spielen. Die soll ich spielen lassen? Ja, wenn die da schön gerade Musik machen können, was will man denn mehr? Kleiner Augenblick, Sie brauchen ein bisschen, um Ihre Spucke zu sammeln. Ey, darf ich sagen, ich habe außer diesen 3-4 ideologischen Musiken, die ich hier gespielt habe, die alle deutsch sind... Ich kann leider nicht im Moment verstehen. Die Russen üben gerade sehr... Moment. Pass mal auf, die Russen sollen sich mal eintunen. Du bleibst mal bitte in der Leitung, jetzt, ja? Jetzt kommen sie. Ohne Musik, die von den schweren Los des russischen Wolga-Treilers versucht uns zu erzählen, schwere Schiffe sind den Strom aufwärts hinaufzuziehen und zwei junge Flötenspieler spielen hier eine Melodie, die diese schwere Arbeit den armen Wolga-Treidlern erleichtern sollten und die gleichzeitig aber vom Leid und von der Mühsal, die mit dem Wolga-Treidlern verbunden ist, erzählen. Ey, pass mal auf, jetzt kannst du vielleicht mal da deinen jungen russischen Kollegen sagen, sie sollen mal einen Moment still sein. Das artet ein bisschen aus. Ja, ich merke auch, das artet ein bisschen aus. Und sollen vielleicht mal voller Ehrfurcht, in 2 Minuten 16 Sekunden können wir uns widersprechen, den Alexandrow-Ensemble lauschen, das hier das Lied von der Jugend bringt. Du wirst sehen, ihre Augen werden leuchten und die werden gleich mitsingen. Bei euch, bei dir in der Wohnung wird gleich die Hölle los sein. Wir reden danach weiter über Deutschland. Die jungen russischen Freunde noch da? Ja, natürlich. Ja, und wie haben sie sich verhalten bei dieser wunderbaren Melodie aus ihrer Heimat? Haben sie sich gefreut? Sie sind fast ausgerastet. Ja, sag doch, am Tag der deutschen Einheit russische Musik, was will man mehr, wa? Ansonsten wird das hier musikalisch relativ ausgewogen zu Ihnen. Auf der einen Seite, auf dem linken CD-Player, liegt das Alexandrov-Ensemble. Auf der rechten CD-Player liegt Lieutenant Glenn Miller. Den hören wir dann danach. So, Klaus. Deutschland, was ist denn Deutschland eigentlich? Ja, was soll ich dazu sagen? Na, ich erzähle dir die Geschichte nochmal. Du gehst runter an den Briefkasten, ja, schließt auf, nimmst einen Brief raus, der keinen Absender und keinen Adressaten hat, gehst nach oben, kochst eine Tasse Kaffee, setzt dich hin, öffnest den Briefumschlag und rausfällt ein Zettel und darauf steht Deutschland. Nee, so, auf diese alten Tricks falle ich nicht drauf rein. Das ist dann, dass dann denkst man dann eine Zeitung für ein halbes Jahr hat und dass man dann sonst was unterschreibt und das Konto wird abgebucht und so weiter. Nee. Zack, und schon hat man die Welt am Sonntag oder die Republikaner gewählt oder irgend sowas. Ja. Ja. Nee, ich sammle übrigens Republikaner-Werbung. Mit der pflastere ich hier meine... weil die so super Losungen jetzt gerade haben, wa? Ja. Ich finde ja auch immer prima. Die haben die immer ganz hoch an den Laternenpfählen angebunden, dass man die nicht kaputt machen kann oder runterreißen. Und dann haben sie irgendwie immer super schwachsinnige, schöne Sprüche. Nee, ich wohne ja in Prenzlauer Berg und in Prenzlauer Berg ist jeder Laternenpfahl mit einem Fahrrad bestückt zum Anschließen. Und dann kann man locker auf dieses Fahrrad raufsteigen. Und dann kommt man auch an die Republikaner. Verratet nicht, sonst hören jetzt die Republikaner Wahlmanager zu und hängen das noch höher. Nö. Das geht ja nicht. Dann wird ja nicht mehr das beschattet und im Endeffekt kann man gar nichts mehr lesen. Klaus, frag doch mal deine russischen Kollegen, die da sind oder Freunde, was für sie Deutschland bedeutet, wenn sie den Begriff Deutschland hören. Ja, das kann ich kurz fragen. Jetzt sollen sie auch nicht sagen, dass es ein schönes Land ist. Jetzt sagen also, sie bestimmt, dass es ein äußerst schönes Land ist. Misha meint, dass Deutschland nur sein Gesamtheit verdankt dank Gorbatschow. Ist er denn ein Gorbatschow-Fan? Jetzt habe ich jetzt im Moment nicht verstanden. Ob er ein Gorbatschow-Fan ist? Der Russe ist doch in der Regel, kann er Gorbatschow nicht leiden, oder? Ja, das stimmt. Aber sie sind trotzdem der Meinung, dass Deutschland nur sozusagen als Einheit existiert, weil Gorbatschow eigentlich von den Russen nicht geliebt wird und sich deswegen andersweitig beschäftigen musste, außerhalb von der sowjetischen Politik in Europa. in Europa rumtreiben musste, ja, um der Aufforderung Ronald Reagans, Mr. Gorbatschow, schaffen Sie die Mauer ab, Folge zu leisten. Ja, das, Sie sind übrigens der Meinung, dass das am Strand mit Andropow wäre das ausdiskutiert worden. Ah ja. Ja. Nur, das hört andererseits das deutsche Volk, wir sind das deutsche Volk, wir sind das Volk, wir sind ein Volk natürlich nicht gerne, weil junge Revolutionäre das natürlich gerne auf ihre Fahnen schreiben, die Errungenschaft, Deutschland wieder vereinigt zu haben, abgesehen vom Kanzler, der jetzt außen vor bliebe, wenn man das allein Gorbatschow zuschieben würde, ist aber auch real, um wessen Verdienst es sich handelt. Meine Frage an die russischen Freunde wäre einfach die, wie würden Sie denn Deutschland definieren? Was unterscheidet Deutschland von anderen Ländern? Woran erkennt man Deutschland? Am besten, ihr spricht einer ist zweisprachig sogar. Ah ja. Dem kann ich kurz den Hörer übergeben. Prima. Ja? Okay. Guten Tag. Guten Tag. Ich jetzt im Radio. Kakte Biasavut, wenn ich jetzt mal meine glänzenden Russischkenntnisse... Thank you very much, ja. Ja, aber trotzdem kackt ihr mir so gut. Was ist die Question? Was ist die Question? Ja, Sisi. No, I mean, I think I better speak in a little English, so you understand me better than myself. Hey, darling, let's try it in German. Okay. Was wollen Sie wissen, bitte? Ich würde gerne eine russische Definition für den Begriff Deutschland haben. Was ist Deutschland? Deutschland. Woran erkennt man Deutschland? Deutschland ist sehr starke und Deutschland ist kleiner Bruder von Gut Russland. Kleiner Bruder von Gut Russland. Sie können nicht verstehen, Definition? Ja, doch. Du meinst, Jelzin ist der Vati Deutschlands. Ich gebe wieder weiter an meine Kollegen. Ja. Sag mal, Klaus. Da fehlt der Deine nicht, russischen Freunde schurieren die dich da sehr? Weil du ja der kleine Bruder bist und wer sollte schließlich den Mülleimer runterbringen, den Abwasch machen? Jedenfalls haben sie mich sehr verunsichert. Weil sie haben sich sehr anständig benommen. Sie haben Wodka mitgebracht zum Tag der Deutschen Einheit. Oh, das hochanständig. Und dann habt ihr jetzt gewissermaßen in der deutsch-russischen Variante mit Moskauer Wodka den Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Ja, aber das lag nur daran, weil wir wohnen hier in einem Nobelhaus, restauriert in Alt-Prenzlauer Berg, dass wir den Hausmeister mit einem Sheriffstern trafen und da waren sie etwas pikiert. Und fragten, was heute für ein Tag wäre. Euer Hausmeister hat anlässlich des Tages der Deutschen Einheit einen Sheriffstern angelegt? Ja, richtig. Wie habt ihr euch kostümiert? Wir haben einfach dann nur den Wodka geholt und haben dann die Fenster weit geöffnet und haben hier einigen Abschleppwagen zugewunken und danach haben wir uns mit dem Wodka beschäftigt, bis dann die Idee kam, unsere gemeinsame Illusionen über Deutschland doch preiszugeben. Ach, und worin bestehen eure gemeinsamen Illusionen über Deutschland? Ja, also es gibt einige Sprachschwierigkeiten. Ich jedenfalls habe... Also Bleiben wir ruhig bei deinen Illusionen über Deutschland. Ja. Also, wenn man davon ausgeht, dass die Erde ein Lebewesen ist, dann sind wir, die sich auf dem Lebewesen befinden, nur die neuronalen, noch nicht zusammengefügten Netze dieses Lebewesens. Möglicherweise ist Deutschland aber auch die Leber, damit wären wir gleich wieder beim Wodka. Vielleicht im Bierkonsum, aber auf keinen Fall im Wodka. Welchem Organ des menschlichen Körpers würdest du Deutschland zuordnen? Die Milz. Die Milz? Ja, wenn dann. Du meinst, weil bloß so eine überflüssige Blutgerinnsel im Körper ist? Ja. Während doch China wäre zum Beispiel Hoden. China wäre Hoden, ja. Ja. Und wer wäre ihr Hirn? Und Sowjetunion wäre der Kehlkopf. Ja, und ihr Hirn wäre aber völlig unbesetzt. Nee, Gehirn ist alles zusammen. UNO. Alles zusammen. Deutsche Einheit mit Italien, Frankreich und so weiter. Das wird ja auf jeden Fall kommen, das ist ja ohne Frage. Das wäre aber ein sehr in sich zerstrittenes Gehirn, weil bisher funktionierte, sagen wir, die Teilung in rechte Gehirnhälfte und linke Gehirnhälfte relativ gut, solange es die Blöcke gab. Jetzt sind die Blöcke weg und jetzt scheint die Welt doch besinnungslos zu sein. Ja, das ist aber auch das normale Problem eines Menschen, dass er seine rechte und linke Gehirnhälfte, wenn er die Hemisphären nicht zusammenbringt, dann wird er auf keinen Fall die Möglichkeit haben, sich durchs Leben zu manövrieren. Klausens Wort zu Deutschland. Ich danke dir sehr. Feiert ja. Schön weiter. Ja. Tschüss. Tschüss. Guten Tag, wer ist da? Und hier sind die Meldungen. Im Einzelnen. Punkt 0 Uhr trat die DDR dem Geltungsbereich des Grundgesetzes bei und verlor ihre staatliche Existenz. Damit sind 45 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges die Deutschen wieder in einem souveränen und freien Staat vereint. Um Mitternacht wurde unter dem Läuten der Freiheitsglocke vor dem Berliner Reichstag die deutsche Fahne zum Zeichen der Einheit gehisst. In einer kurzen Ansprache betonte Präsident von Weizsäcker, dass Deutschland in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt dienen wolle. Nach dem Gesang der Nationalhymne wurde über mehreren Stellen der Stadt ein gigantisches Feuerwerk gezündet. Etwa 500.000 Menschen aus aller Welt feierten hier bis in die Morgenstunden. Wird mir eine Menge Arbeit abgenommen. Andererseits will keiner mit mir reden. Ich werde da doch misstrauisch. Wir haben jetzt einen kurzen Exkurs in die deutsche Geschichte, wie sie sich seit der Vereinigung oder gerade zur Vereinigung abgespielt hat, hören können. Ich werde nichtsdestotrotz mit jemand anderem weiter telefonieren. Guten Tag, wer bist du? Hallo, Kuttner, hier ist Carsten. Tag, Carsten. So, was ist denn nun eigentlich Deutschland? Darf ich vorher eine Gegenfrage stellen? Ja. Von wem waren vorhin die arbeitsscheuen Ossis? Fluchtweg. Fluchtweg? Fluchtweg. Die haben jetzt eine neue Platte rausgemacht. Die heißt sinnigerweise auch Arbeitsscheue Ostler, sodass man gleich geneigt ist, diesen Titel zu hören und zu spielen. Er ist einer der schönsten darauf. Viel großartig gefällt mir immer noch so ein Lied von der Stalinallee. Berliner Luft heißt es, wo sie die Stalinallee runterspazieren. So, Carsten. Was hast du heute gemacht den ganzen Tag? Ich habe versucht zu lernen. Das hat aber nicht geklappt. Ja, nicht toll gefeiert, sondern mies einfach bloß so rumgelernt. Nee. Ans eigene Fortkommen und die Karriere gedacht? Ja, selbst das nicht komplett. Ja, du bist möglicherweise ein Ostler, oder? Ja, das ist richtig. Ja, warst früher immer nett und hilfsbereit und nachbarschaftskompatibel und freundlich und bist jetzt auf dem Ego-Karrieretrip. Vom Timo-Helfer zum Juppie, ja. Vom Timo-Helfer zum Juppie. Was hast du denn versucht zu lernen? Ich habe in jedem Jahr Examen und muss jetzt schon anfangen zu lernen. Und was für ein Examen? Ich studiere. Ja, was studierst du? Ach, scheiße, muss ich sagen, ja? Ja, klar. Jura. Jura? Ich beschäftige mich gerade mit den Grundrechten. Ach, prima, aber da sollte man doch halb... Pressefreiheit übrigens gerade, also... Wie bitte? Pressefreiheit habe ich mich übrigens heute gerade mit beschäftigt. Ja, da sollte man ja doch definitionsmächtig sein als Jurastudent, oder? Nun ja. Man sieht sich ja doch gezwungen zu, also auch zu improvisieren und so zu tun, als ob man die Situation voll im Griff hätte, auch wenn der Angeklagte offensichtlich der Mörder ist. Man ist sein Verteidiger und muss ein Plädoyer für seine Unschuld formulieren können in wohlgesetzten Worten und in einer logischen Argumentation. Was nun ist Deutschland? Carsten, eine kurze Definition. Tja. Die in sich logisch ist und jetzt die Jury oder den Richter überzeugen soll. Deutschland ist zunächst der Geltungsbereich eines Grundgesetzes. Und zwar der räumlich begrenzte Geltungsbereich, in dem sich jeder frei bewegen kann, nach eigener Fasson, in dem jeder seine Meinung frei äußern kann. Und zwar unter der Einschränkung, dass er die anderen Leute in ihrer Freizügigkeit nicht behindert. Carsten, bist du stolz, Geltungsbereichsbeamter zu sein? Na, stolz kann man wohl leider nicht sagen, aber ich will auch eigentlich nicht dem zustimmen, was bisher mal so rüberkam, dass man sich, sagen wir mal so, verkriecht. Das mag ich auch nicht. Also ich, mir wird Angst und Bange, wenn ich zum Beispiel die Franzosen angucke mit ihrem Nationalismus, aber das muss uns doch nicht jetzt nicht dazu anhalten, uns zu verkriechen und auch unsere Vergangenheit eigentlich nicht. Man muss da natürlich vorsichtig sein, das ist völlig richtig, aber jetzt zu sagen, ich schäme mich oder so, das habe ich früher auch mal gemacht, aber das würde ich heute nicht mehr so stehen lassen. Also ich würde nicht sagen, ich schäme mich, ein Deutscher zu sein. Dazu fühle ich mich eigentlich auch zu wenig deutsch. Ich fühle mich vielleicht nicht als Kosmopolit, aber vielleicht als Berliner oder Prenzlauer Berger, weil ich vielleicht einer der Letzten bin, der hier wohnt und hier geboren ist. Aber nicht jetzt unmittelbar als Deutscher. Das heißt, du würdest gewissermaßen Deutschland in lauter kleine Teile zerlegen und sagen, in diesen kleinen Teilen kann man sehr gut und ohne sich schämen zu müssen zu Hause sein. Ja, klar. Ohne dass man jetzt, sagen wir mal, was ja dann auch wieder einige mit verbinden sind, Lokalpatriotismus bis ins Absurde treibt. Das möchte ich eigentlich auch nicht. Andererseits finde ich auch, dass sich Leute eigentlich dadurch oder für mich interessant erscheinen, dass sie halt mit vielen Kulturkreisen und so zurechtkommen. Also ich wundere auch Leute, die im Moment in Russland leben können, in diesem Bereich. Also ich war jetzt vor ein paar Wochen dort, in der Ukraine genauer gesagt, und bewundere auch Leute, die dort zurechtkommen, ja, und kann also nicht sagen, dass es da Unterschiede für mich in der Bewertung gibt. Oder höhere Bewertungsmaßstäbe als für den Deutschen oder so. Fällt es dir schwer, Deutschland zu sagen? Nö, eigentlich auch nicht. Also was sagst du, wenn du im Ausland bist und Leute fragen dich, wo du herkommst, was sagst du dann? Na, Berlin, sag ich da. Oder Berlin hier. Du bist da nie in der Verlegenheit zu sagen, ich bin Deutscher oder ich komme aus Deutschland oder so? Nee, eigentlich nicht. Zumal man ja auch bei... Also wenn die sagen, ich komme aus Frankreich, ich komme aus Großbritannien, ich komme aus Algerien, dann würdest du sagen, ich komme aus Berlin. Ja, wir sehen davon, dass ich nicht sagen würde, ich komme aus Frankreich, sondern irgendwie ich komme aus Frankreich oder so. Klar würde ich... Warum nicht? Wenn so eine gute deutsche Sprachschule besucht haben, wären sie auch in der Lage, ich komme aus Frankreich zu sagen. Nee, habe ich eigentlich keine Probleme mit, zumal ja in der Generation, der ich angehöre, auch die Ressentiments bei anderen Leuten nicht so sind. Also ich fahre oft und gerne ins Ausland, treffe da Jugendliche und Gleichaltrige und habe eigentlich da noch nie überhaupt irgendwie Vorurteile erfahren. Die hat man ja, wenn überhaupt, denke ich mal, in einer Generation, die noch unmittelbar mit der Vergangenheit, mit der schlimmsten Vergangenheit Deutschlands konfrontiert wurde und nicht mit, nicht in unserer Generation, weil die einfach schon durch die Medien auch einfach diese Bindung zum eigenen Staat alleine völlig verlieren. Ich meine, MTV und so eine Geschichten, die sind ja irgendwie englisch und amerikanisch und alles, das ist ja längst verloren gegangen, so eine Identität, denke ich. Was wären für dich die größte, sagen wir mal, die größte deutsche Einheit, die du noch als Heimat empfinden könntest? Also du hast erst, Jans, die kleinere Einheit war Prenzlauer Berg, die größere Einheit war Berlin. Wie weit reicht dein persönlicher Heimatbegriff in Deutschland? Na, ich muss wohl schon sagen, dass der... Was ist denn die weiteste Strecke, der du dich gewissermaßen noch die größte Fläche in Deutschland, der du dich noch zugehörig fühlen würdest? Na, ich würde mich zum Beispiel auch Rheinland-Pfalz zugehörig fühlen, weil ich da eine Zeit gelebt habe. Also ach, wie lange hast du da gelebt? 2,5 Jahre. Ich habe dich von da aus auch ein paar Mal angerufen, aus Mainz. Ach, richtig, kann ich mich erinnern, aus Mainz. Das waren immer seltsame Anrufe von jemandem, der es nicht hören kann, aber anruft. Ja, also da war ich 2,5 Jahre, sodass ich eigentlich auch nicht sagen kann, dass ich hier jetzt, sagen wir mal, ausschließlich verwurzelt bin, weil ich natürlich 2,5 Jahre auch dann. Das heißt, dein Deutschland ist Berlin plus Rheinland-Pfalz ungefähr. Ja, und plus Brandenburg zum Beispiel, weil ein Großteil meiner Verwandtschaft in Brandenburg wohnt. Also man kann den natürlich regional schon beschränken, aber nie auf einen einzelnen Ort oder... wäre irgendwie arm, wenn man es auf einen einzelnen Ort beschränken könnte. Das würde nur für den eigenen Tellerrand sprechen. Ja. Nun ist ja Deutschland ein ziemlich disparates Gebilde. So wie du sagst, dass du Prenzlauer Berger oder Berliner eigentlich bist, sind andere natürlich freistaatliche Sachsen oder freistaatliche Bayern oder fühlen sich eher der Küstenregion zugehörig oder kommen eben aus Hamburg oder aus Frankfurt oder sowas. Gibt es Deutschland eigentlich? Außer als Geltungsbereich des Grundgesetzes? Natürlich gibt es Deutschland. Also und ich sage mal, dass es auch ganz natürlich so ganz natürliche Abgrenzungspunkte auch gibt, also sei es jetzt die Sprache oder sei es, na gut, das Grundgesetz wollte ich jetzt nicht mehr hören, aber auch Karl May. May, ja gut, jetzt würden die Sachsen vielleicht zu sich schon wieder sehen, ja. Also natürlich gibt es auch Abgrenzungspunkte, die man sehen kann, aber ich finde, dass die viel weniger geworden sind. Früher hat man immer gesagt, Deutschland ist ein eigener Kulturkreis, ein eigener Sprachkreis und so weiter. Kann man heute gar nicht mehr sagen, weil die Kultur natürlich längst durchdrängt ist. Also sodass man, dass die Abgrenzungspunkte immer kleiner werden und wer das als negativ ansieht, der tut mir eigentlich nur leid, weil es eigentlich ein Vorteil ist. Ja? Du kommst ja aus der DDR. Ja, ja. Sagst du lieber DDR oder Osten, wenn du von früher sprichst? Ich sag, ach, da habe ich keinen Unterschied. Ich sage DDR oder Osten. Also, da gehe ich frei mit um. Ich habe auch keine Hemmung, Wessi und Ossi zu sagen, wie viele eigentlich. Nee, ich finde ja Wessi und Ossi immer abstoßend. Ich finde Westler und Ostler ehrlicher. Ja, das stimmt. Aber also, das ist nicht so gut, ist dass irgendwie klarer. weiß nicht, ob du das schon gehört hast, aber jetzt sagt man ja zu den Österreichern auch Össis. Das finde ich nett, dass man aus diesem... wegen Ötzi, oder? Ich hab da in Mainz und hab das schnell gemerkt und hab damit lernt umzugehen, also von der humorvollen Seite. Ich habe also eigentlich nie Probleme damit gehabt. Aber wenn man so volle Pulle aus dem Osten dann auf einmal in Mainz landet und Mainz ist ja dann doch relativ weit weg von der Grenze und meine Erfahrung mit der westdeutschen und der ostdeutschen Provinz ist ja doch schon die, dass, sagen wir mal, diese Einheit eigentlich für die eigentlich immer irgendwo anders stattfindet. Also man ist, die Ostler sind immer konfrontiert mit den ganz, ganz bösen Westlern, die da Büroruinen in alle Städte bauen und die Leute über den Tisch ziehen und Versicherungen verkaufen. Die Westler in der Provinz sind auch eher genervt vom Osten. Am ehesten passiert es, glaube ich, wirklich hier in der Region Berlin und Brandenburg, die miteinander zu tun haben. Wenn du jetzt auf einmal in Mainz bist, gab es da nicht so eine Art Gefühl, dass man sich irgendwie doch völlig fremd fühlt und denkt, hoi, hoi, hoi, die sprechen zwar alle dieselbe Sprache, aber es ist doch eine andere Welt? Ich muss sagen, dass ich da hingegangen bin mit so einem Gefühl, das habe ich auch schon mal gesagt, vor einer Zeit so einen Exotenbonus zu haben. Also das habe ich auch schnell gemerkt, wenn ich dann in so ein Gespräch kam, mit der doch schnell raus, ich konnte meinen Dialekt nicht unterdrücken. Kommst du aus Berlin? Und zwar, ja, Ost-Berlin, meine Güte. Und da waren wir mit der Schulklasse mal in der 8. Klasse, da war irgendwie offenbar jede westdeutsche Klasse mal in der 8. Klasse in Berlin. Da hat man irgendwie, wurde man sofort ausgequetscht und das hat mich eigentlich nie negativ berührt. Und ich habe Mainz eigentlich auch von Anfang an, muss ich sagen, als Provinz betrachtet, klar, als Berliner. Bin damit aber eigentlich ganz gut zurechtgekommen, zumal ich im Wohnheim gewohnt habe, wo also mehr Nicht-Mainzer als Mainzer waren. Also da waren Leute aus Italien, aus Spanien, aus Korea und aus China, nur keine Mainzer, ist ja auch logisch, aber ich wohne nicht im Wohnheim. Und so war ich eigentlich weniger der jetzt in das große kalte Wasser geschmissen wurde, sondern einer von vielen. Ne? Also dann hatte ich gewissermaßen die internationale Exklave, in der du da, internationale Exklave Wohnheim und der Exotenbonus haben dich vom allzu harten Aufschlag in der Realität bewahrt. Bist du Jurist? Aber nee, Jurist. Gut formuliert. Ja. Nicht so stehen lassen. Danke, ja. Wer ist der Angeklagte? Wer ist der Verteidiger? Okay, ich danke dir für deinen Anruf, ja? Klar. Tschüss, Carsten. So, die Frage ist immer noch, spitzt sich dazu, engt sich ein auf die Frage, wer oder was ist Deutschland und wer ist stolz drauf? Tag, wer bist denn du? Ach, hier ist Rainer. Moin, Kuttner. Ist offensichtlich wieder fast nur ein Männerthema, Deutschland. Da reden Frauen nicht mit, die ziehen sich zurück, stricken oder schauen lieber nette französische Filme im Fernsehen. Hi, Rainer. Ja, du, dass hier immer bloß Männer anrufen, dafür kann ich aber nicht. Ich stelle es auch nur voller Resignation und mit einer milden Traurigkeit fest. Ja, also das Einzige, was ich heute feststelle, ist hier am Tag der Deutschen Einheit, dass ich hier doch von meiner Freundin ziemlich viel gehauen werde. Ja, völlig zu Recht, weil die vielleicht ans Telefon wollte. Wie bitte? Vielleicht wollte die bloß ans Telefon und du hast ihr Begehren völlig missverstanden, sodass ihr nichts anderes übrig blieb, als dich zu hauen. Sie winkt gerade schon wieder ab, ja. Nee, die wollte mich tatsächlich immer bloß hauen heute, ja. Ja, gib mir doch mal deine Freundin. Die scheint mir doch voller Elan zu sein und Energie zu haben. Komm her. Oh Mann, komm mal her, hau ihm gleich erstmal, Ene. Warte, warum hast du den denn gehauen? Wie heißt der, Rainer? Icke, wieso? Wenn der mich ärgert, dann muss ich den ja zurückhauen. Wie hat er dich denn geärgert am Tag der Deutschen Einheit? Oh, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Jedenfalls hat er mich geärgert. Wie heißt denn du? Ich heiße Anke. Anke, dann machen wir das so, ist ja, glaube ich, eine gute Arbeitsteilung. Ich rede weiter mit dem Rainer und du haust ihn parallel immer dazu. Ja, ist okay. Vor allen Dingen immer, wenn er kichert oder wenn er unverschämte Fragen stellt. Ja, okay. Dann musst du jetzt so halbwegs dem Gespräch folgen. Ist abgemacht. Ist prima. Geben wir. Ja, hau erstmal demonstrativ, damit man mal sehen kann, wie sich das im Radio anhört, ob man das überhaupt mitkriegt, ob das Radiophon ist oder ob du mal dein Hauen irgendwie verändern müsstest. Hau mal. Jetzt hau ich gerade. Na, da war nicht viel zu hören. Nee, der lacht da drüber so ja noch. Ja, nee, da müssen wir dann wahrscheinlich doch mit dem Fernsehen kommen, um dass der Hörer bzw. Zuschauer dann seinen Spaß haben könnte. Rainer, was habt ihr denn gemacht heute den ganzen Tag? Wir? Ja, außer euch. Bist du Rainer? Nee, ich bin Anke. Anke, jetzt zieh mir mal den Rainer wieder. Du bist ja jetzt fürs Hauen und Rainer fürs Reden zuständig. Ist okay. Ja? Ja, hier bin ich wieder. Hey, da ist die Freude, konnte sie aber kaum unterdrücken, dass sie jetzt radioseitig legitimiert ist, dich zu hauen. Schön. Rainer, was habt ihr denn gemacht heute den Tag über? Schön Einheit gefeiert, bitte? Naja, Einheit mehr oder weniger. Also, Eigentlich schon vorgestern, so vorgefeiert, so mit schönem Essen und Kuchen und... Ja, und heute aber Frühstück im Bett, ein bisschen Kerzchen an und Baumkuchen gegessen. Nee, wann isst man denn zur deutschen Einheit, Mensch? Nee, den Baumkuchen aus dem Osten, den gibt es ja nicht mehr. Nee, ach, wenn, der Ostler ist natürlich gerne und voller Häme, Hamburger. Hamburger? Nee, na, sowas zum Frühstück im Bett, das kannst du... Aber weiß ich nicht, das ist immerhin Tag der deutschen Einheit, da kann man sich das Essen nicht so einfach aussuchen. Sag mal, kannst du ein bisschen lauter reden? Meinst du mich oder meinst du Anke? Nee, dich. Ach so, weil ich Anke irgendwie immer glaube, im Hintergrund kichern zu hören. Ich versuche lauter zu reden. Rainer, was ist in Deutschland? Was? Was ist in Deutschland? Deutschland? Was soll Deutschland sein? Ja, ist eine gute Frage, wa? Was ist in Deutschland? Frag ich dich. Also ich weiß. Denkst du an Deutschland in der Nacht? Bist du dann um den Schlaf gebracht? Was ist das jetzt für eine Frage? Das war eine Frage. Ja, eine blöde Frage. Nee, wieso? Ist ja doch, glaube ich, eine durchaus verbreitete Haltung, dass wenn man Deutschland sagt oder an Deutschland denkt, sofort traurig wird oder so ein Unterleibsziehen verspürt. Wieso sag ich da? Nee. Nee? Nee. Woran denkst du, wenn du so ein Wort hörst wie Deutschland? Naja, im Moment lebe ich dort. Ja. Und wahrscheinlich auch noch eine Weile. Wahrscheinlich, aber auch wahrscheinlich schon eine Weile, oder? Ja, doch, ein paar Jährchen schon. Mhm. Könnte man so sagen. Und, naja. Und wie lebt sich so in Deutschland? Soll meine Meinung? Das ist ja eine der wirklich gravierenden Schwächen des Einigungsvertrages, dass nicht sämtliche Feiertage übernommen wurden. Bloß, das kann man natürlich nicht ändern. Also wir zumindest nicht. Ja, vielleicht. Die Anzahl der Feiertage wieder zu erhöhen, meine ich. Ja, vielleicht müsste man sich da einfach doch irgendwie stark machen. Oder vielleicht genauer in den Parteiprogrammen lesen, welche Partei einem die meisten Feiertage verspricht und die dann wählen. Dann müssen wir nach Bayern ziehen. Stimmt. Ich würde übrigens auch sowieso sofort den Geltungsbereich katholischer Feiertage auch für evangelisch dominiertes Gebiet einfordern wollen. Gut, ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Ja. Und würde jetzt vielleicht, als damit die Ausgewogenheit dieser Sendung erhalten bleibt, nach dem Alexandrov-Ensemble jetzt die amerikanische Entsprechung Captain oder Lieutenant oder weiß ich was, Glenn Miller spielen. Großartig, selbst angesagt. Ich muss da ja nicht weitermachen, außer dass es sich um den Song Long Ago and Far Away. Eine Bemerkung, die sich vielleicht jetzt auf 5 Jahre deutsche Einheit noch nicht allzu viel Sinn macht. Handelt. Ja, ich habe das entscheidende Verb nicht vergessen. Ilse, this is Sergeant Johnny Desmond. I wish you'd tell the audience that he will sing in German our tune, Long Ago and Far Away. With pleasure. Major Miller stellte mir soeben Feldwebel Desmond vor, der den nächsten amerikanischen Schlager mit deutschem Text singen wird. Und Sie hören Long Ago and Far Away. Lang ist es her und weit zurück. Also ist klar, Miller ist Major. Lang ist her und weit zurück, da träumte ich vom Glück. Und nun ward dieser Traum zur Wahrheit. Das Wunder dann geschah und du warst da. Und mir war so kalt und heiß, seither mein Herz ist weiß. Thank you. dem Nu, was ich ersehnte, warst nur du, nur du. Das war immer wieder klasse, Musiken zu spielen, bei denen man sich irgendwie angesungen fühlen kann. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Thema ist, was ist eigentlich Deutschland? Und wer die Antwort darauf hat, kann entweder hier anrufen. Wer hier aber nicht durchkommt, was relativ wahrscheinlich ist, weil die Leitung besetzt sind, hat wie immer die Möglichkeit, sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter zu wenden und da seine Deutschland-Definition auf Band zu sprechen. Wir hören uns das dann zu Beginn des Sprechfunks in der nächsten Woche an. Der halbautomatische Anrufbeantworter, der wechselt, um nicht so leicht erwischt zu werden, hin und wieder die Telefonnummern. Der ist heute zu erreichen unter der Telefonnummer 721 39 18 in Potsdam mit der Vorwahl 0331. Nochmal der halbautomatische Anrufbeantworter 721 39 18. Die Telefonnummer, unter der ich hier zu erreichen bin, hören wir uns jetzt auch nochmal in der großartigen Dagobert-Ansage der Hamburger Polizei an. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. Ja, mit der Polizeidienststelle könnt ihr wegschneiden. Hallo, wer bist denn du? Ja, hier ist Andreas. Tag, Andreas. Hallo. Von wo aus rufst du an? Von Brandenburg. Von Brandenburg. An der Havel, so ist das, ja. An der Havel. So, Andreas. Ja. Was willst du wissen? Deutschland. Ja? Trägst du ein Säckchen Heimaterde an deiner Brust? Ach, na, ja, vielleicht schon. Aber das hat weniger was mit Deutschland zu tun, als mehr mit Regionen. Also Deutschland ist ja auch ein Sammelsurium von irgendwelchen ja. Regionen. Von wo würde denn die Heimaterde stammen, die du in einem Säckchen an deiner Brust tragen würdest, wenn du sowas machen würdest und wenn sowas allgemein Mode werden sollte? Naja, man muss ja nicht jeden Modegag mitmachen. Aber das käme dann schon aus der Pfalz. Das gibt schon so einen Zwang zur Mode, oder? Bist doch durchaus Jeansträger. Naja, gut. Okay, gut, aber das ja, bald sind wir alle Säckchen Heimaterde-Träger. Naja, gut, okay. Das ist aber unpraktisch, Jeans sind praktisch. Okay, aber... ja, das sagt man bei der Mode immer. Ey, frag Frauen in den extremsten Stöckelschuhen, die erklären dir, dass es praktisch ist. Und sie haben recht damit. Naja, meinetwegen, ich will jetzt auch nicht über Mode reden. Gut, wo würdest du jetzt die Heimaterde ausbuddeln? Um ja, sie ins Brustsäckchen zu füllen? In der Pfalz würde ich das machen. In der Pfalz würdest du das machen? Also in der Nähe von Kaiserslautern. Ja, wie lange bist du jetzt in Brandenburg zu Hause? 4,5 Jahre. Und was machst du da? Ja, wohnen, ne? Nur so wohnen und dafür bezahlen sie dich? Mein Lieber. Nee. Ja, wie heißt der denn immer? Buschzulage? Nee, Buschzulage kriege ich nicht. Habe ich übrigens nie gekriegt. Ich habe hier 4 Jahre gearbeitet in Potsdam. Ah, schön. Ja, aber ja. Keine Buschzulage gekriegt. Und was hast du da gearbeitet? Ich war Landesgeschäftsführer der Jungsozialisten. Landesgeschäftsführer der Jusos. Richtig. Und der musste dann aber importiert werden? Nee. Also Brandenburger Landesgeschäftsführer. Nee. Oder Landesgeschäftsführer der Brandenburger Jusos. So ist das. Der musste nicht, nee, das hat sich aber gegeben. Aber? Ja. Nee, komisch ist ja, im Einzelfall musste es immer nicht so sein, aber als Gesamttendenz stellt sich schon leicht her, dass es Importe sind, die regieren. Ja, sicher. Also es hat natürlich auch Gründe. Ich meine, der Landesgeschäftsführer noch heute, selbst von der SPD, ist auch ein Import. Logisch, also was ist logisch? Ja, erklär mal, logisch. Warum? Ja, das ist eine schwierige Sache. Die SPD, das ist halt kein Gebilde, das man so über Nacht irgendwie erschaffen kann, sondern die ist halt unter 25 Jahre alt und ein bisschen Erfahrung mit der Partei gehört vielleicht auch schon dazu, wenn man... Ja, benimmt sich aber manchmal doch leicht infantil, oder? Ja, das ist richtig. Also, ja. Leicht ist gut. Ja. Vielleicht ist auch schon ein bisschen senil. Ich meine... Wie sah denn da dein erster Arbeitstag im Osten aus? Also du setzt dich in der Pfalz in Zug oder ins Flugzeug oder in den SPD-Dienstwagen und kommst in Brandenburg an, betrittst dein Büro zum ersten Mal. Das hätte mir noch gefehlt. Spreelakarttische, SPD-Plakate an der Wand. Ja. In dem Zimmer, da hat Stolpe seinen Wahlkampf gemacht. Irgendwie hing noch so ein verblichenes Plakat mit seiner Unterschrift. War ganz nett. Aber ansonsten war in dem Raum nicht viel, außer noch eine Mitarbeiterin, die einen Schreibtisch hatte, das sah irgendwie ganz aufgeräumt aus. Und der User-Schreibtisch, das sollte dann irgend so ein Tisch sein. Da lagen ein paar Papiere drauf und das war dann das User-Landesbüro. Ja. Mhm. Also war es schon ziemlich karg, spartanisch. Es war ein Aufbau von null praktisch. Also man musste schon... Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 28. 28. Bist mit 24 hergekommen. Was hast du bis dahin in der Pfalz gemacht? Ach ja, dann bin ich mal zur Schule gegangen, dann habe ich ein bisschen studiert. Und das habe ich dann abgebrochen im Zuge dieser Einheitsgeschichte. Ja, und dann bin ich nach Brandenburg gekommen. Ja, wenn du dich jetzt Gespräche über die Welt führst und sagen wir mal Frankreich sagst, Italien sagst, Vereinigte Staaten sagst und jetzt sollst du dein Heimatland nennen, sagst du da Bundesrepublik oder würdest du Deutschland sagen? Es ist schwierig. Also ich halte es da eher, wie der Vorredner auch schon, eher mit der Region, also Pfalz, aber sicherlich auch Deutschland. Also zum Beispiel, wenn man in Amerika ist, dann können die Leute natürlich nichts anfangen mit Pfalz. Was ist das? Ja. Vielleicht nur mit Heidelberg, das in der Kurpfalz liegt. Nee, mir fällt bloß auf, das ist irgendwie so ein komischer Unterschied. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber dass Ostler leichter Deutschland sagen, während Westler eher PC lieber Bundesrepublik sagen, weil sie ganz lange Bundesrepublik gesagt haben. Also vielleicht gerade Linke, die immer den Unterschied zwischen Bundesrepublik und DDR wachhalten wollten und sich nicht den Vorwurf anhören wollten, möglicherweise da Alleinvertretungsansprüche anzumelden in der Sprachwahl. Und die haben sich dann immer für Bundesrepublik oder BRD entschieden. Und du selber könntest aber ohne Schwierigkeiten so Deutschland sagen. Ja, sicher, klar. Also für mich ist das nicht unbedingt so negativ belastet, das ist belastet. Also die Geschichte Deutschlands ist natürlich belastet, klar. Wie die Geschichte von anderen Staaten zum Teil auch. Also ich meine, wir haben natürlich in der jüngsten Vergangenheit extreme Belastungen, die natürlich Herausforderungen auch gleichzeitig sind. Und das macht die Sache schwierig, aber nicht für mich unmöglich, Deutschland zu sagen. Ich meine, ich komme von hier, ich muss mich dieser Belastung eben auch stellen. Ich habe keine Gnade der späten Geburt, wie das der Kanzler mal so doof gesagt hat. Sondern das ist nun mal die Vergangenheit und der muss man sich stellen, da kommt man nicht dran vorbei. Könntest du dir vorstellen, stolz ein Deutscher zu sein? Nee, das ist ja Quatsch. Also stolz kann man auf etwas sein, was man selber erbracht hat, das wurde ja auch schon gesagt. Also stolz kann man nicht auf Geburt sein oder stolz auf einen Status, für den man nichts kann. Ja, aber vielleicht ist Deutschland nicht nur ein Geschenk oder ein Erbe, was dem so übergeholfen wurde, sondern vielleicht ist es auch eine Sache, die man sich selber aneignen muss. Und wenn man sie sich aneignet oder wenn man sich damit beschäftigt oder wenn man sich damit auseinandersetzt oder wenn man es versucht, in einer bestimmten Art und Weise zu leben und zu sein, könnte man möglicherweise doch Grund haben, stolz, ein Deutscher zu sein. Also ist jetzt einfach meine Frage. Nee, ich denke, man kann froh drum sein, zumindest heutzutage, dass man hier geboren wird, weil man halt doch Möglichkeiten hat, die man zum Beispiel, wenn man in Simbabwe geboren wäre, nicht hätte. Da kann man froh sein, aber nicht stolz. Aber das ist ja dann eher ein Verhalten zu Deutschland wie, sagen wir mal, zum Lotto. Also man hat irgendwie das tolle Los gezogen. Und sagen wir mal, das Bewusstsein zu haben, dass man tatsächlich ein schönes Los gezogen hat, das ist ja nicht so falsch. Und das ist ja auch richtig und kann sicher etwas von diesem dumpfen mir jetzt gut oder mir jetzt beschissen wegnehmen und vielleicht so eine Distanz zu sich selber herstellen, kann aber, glaube ich, andererseits nicht wirklich ein Verhältnis zu dem Land, in dem man lebt, herstellen, indem man einfach sagt, ja, Schwein gehabt. Das ist ja nicht nur Schwein gehabt, das ist wie mit dem Lottogewinn. Ich meine, da kann man Schwein haben, kann das Geld aus dem Kopf hauen, dann ist er wieder schon vorbei. Man muss daraus was machen, klar, logisch. Also man muss das auch irgendwie für sich akzeptieren und annehmen und damit umgehen. Klar, also es ist nicht einfach so, aber das hat immerhin noch nichts mit Stolz. Also du würdest eher, also statt zu sagen, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, würdest du sagen, ich bin stolz, Landesgeschäftsführer der Jusos zu sein. Nein, das bin ich ja nicht mehr. Ich bin stolz, Landesgeschäftsführer der Jusos gewesen zu sein. Nee, auch nicht. Da bin ich ja auch eher dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde. Also das war nicht geplant alles, ja. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt mich hingesetzt habe und gesagt, so, jetzt können wir mal an der Karriereleiter irgendwie drehen und gucken mal, wo wir da im Osten eine gute Stelle abfassen. Das ist Unsinn, das war ganz anders. Also ich bin relativ früh hier rübergefahren. Brandenburg ist die Partnerstadt von Kaiserslautern, um das zu erklären. Deswegen habe ich halt hier Kontakte. Ich war auch in als Lauter in der SPD und aktiv und habe da ein bisschen was gemacht. Also beim Jusos und kam dann auch mit der ersten Delegation hierher und habe hier schlicht und ergreifend eine Frau kennengelernt und das war gut. Und ja, dann stellte sich die Frage, wer kommt, wer geht. Und zur damaligen Zeit, ja, war es noch ein bisschen ungewöhnlich, hierher zu kommen, ja, einfach so, also ohne, dass man irgendwie eine Grundlage gehabt hätte. Also du bist erst hergekommen und dann in Landesgeschäftsführer? Und dann habe ich mir einen Job gesucht, ja, und das ergab sich dann aus Zufall, dass die gerade jemanden suchten, zunächst war es nur ein Halbtagsjob und wie gesagt, immer für Ostgehaltsjob gewesen, also ich bin ja nicht gerufen worden und von daher gab es keinen Busch zu haben. Welche Vorurteile, die du gegenüber Ostland hattest, haben sich bei dir bestätigt? Sag nicht keines. Ja, das ist eine schwere Frage. Das wollte ich, also das liegt dann fast auf der Zunge. Aber du kannst es ganz leise sagen, du kannst es auch sehr privat sagen und auch nicht als Ex-Landesgeschäftsführer der Brandenburger Jusos. Nee, das habe ich keine Probleme mit. Also Vorurteile, das Problem ist natürlich Vorurteile, um die zu haben, muss man auch schon ein bisschen kennen. Ich kannte den Osten vorher kaum. War immer da gewesen mit der Schule, wie jeder, ja. Aus Berlin, hatte auch Verwandte, gut, aber Vorurteile, Vorurteile, das ist schwierig, das ist noch 4,5 Jahre her. Ich meine, mittlerweile bin ich ja doch schon ziemlich stark reingewachsen. Wenn du jetzt vor einem Atlas sitzt und so die inzwischen 5 Jahre alten Konturen unseres Heimatlandes betrachtest, freust du dich da manchmal? Dass du denkst, ach, sieht schöner aus als vorher, als die 2 Teile waren? Ja, schmale Streifen da, dieses Gebilde, was Westdeutschland war. Ja, sieht schöner aus, auf jeden Fall. Also das rein vom ästhetischen Ansehen her. Ansonsten hätte ich mir auch in Deutschland vorstellen können, dass zweistaatlich existiert. Österreich, Deutschland funktioniert ja auch, ist auch ein deutschsprachiger Raum. Wie andere Räume auch. Also ich habe an dieser Einstaatlichkeit nie gehangen, aber das war halt unvermeidlich. Wann ist es dir klar geworden, dass es unvermeidlich ist? Wann ist mir das klar geworden? Das ist mir im Frühjahr 1990, ja 90, Frühjahr 1990 klar geworden, dass es unvermeidlich ist. Als man Kohl durch die Ex-DDR damals reisen sah und die Wahlkampf Bahn, gemacht hat für die Allianz für Deutschland. Ja, wir sind ein Volk und so ein Scheiß, der dann gesehen hat. Also ganz anders als eben die Montagsdemonstrationen noch, ja, also die das umschlug, so total umschlug. Damals hatte man ja noch Hoffnung, also so, ja, selbst noch im Februar, früher Februar 1990 hatten wir eine Hoffnung, dass hier die Sozialdemokratische Partei durchaus auch ein beachtliches Wahlergebnis erreichen könnte, ja. Ja, eine Hoffnung, die offensichtlich getrügt hat. Wären zwei Deutschländer, so wie Deutschland, Österreich, wären die schöner gewesen? Oder ist jetzt besser? Das lässt sich also eine hypothetische Frage. Das ist natürlich Unsinn, das kommt darauf an, wie sich dieses dann entwickelt hätte, ob das schlecht oder besser gewesen. Also ich hätte das für den besseren Ansatz gefunden damals, hielt ich heute auch noch. Also ich denke, es wäre schon wichtig gewesen, auch ein Stück Erfahrung eben aus 40 Jahren DDR mitzuretten, außer dem grünen Teil jetzt. Der ist ja gerettet, aber das ist ja nun fast alles, ja. Also so dieses ganze Generation musste ihre Erfahrung, Identität, auch Befürchtungen, Ängste, die sie gegenüber staatlichen Institutionen hatten, über Bord werfen, wegwerfen, ja. Die zählten nicht mehr. Die wurden gar nicht gefragt. Übrigens noch so ein Punkt, ich wäre gerne gefragt worden, ob wir uns vereinigen sollen oder nicht. Also man hätte ja mal keine Volksabstimmung machen, ne? Das wäre mal ein feiner Zug gewesen wenigstens. Dann hätte man es wenigstens gewusst, es wäre nicht anders ausgegangen, aber man hätte es gewusst, dass es das Volk war. Das stimmt, die entscheidende Diskussion lief ja um die Einführung der Westmark, glaube ich. Und ja, da kam dann irgendwie die deutsche Einheit auch zu sich selbst. Ja, und wenn man die Wahl hat zwischen den beiden Währungen, dann muss man schon mal sagen, dass man mit der Westknete doch deutlich mehr anfangen kann. Okay, danke dir für deinen Anruf, ja? Alles klar. Tschüss. Mach's gut, tschüss. Tag, wer bist denn du da? Hallo, Kutzer? Ja? Das ist der Henry. Hi, Sir Henry, aus dem fernen Sachsenland. Nee, leider nicht, diesmal von der Ostsee, ohne Fritz zu hören. Au. Mensch, Sir Henry, das ist ja schwer für dich. Warte mal, ich muss schnell nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter durchsagen, weil der heute eine neue Deckadresse hat. Doch, 0331 für Potsdam, dann 721 39 18 diesmal. 18, was soll ich? 721 39 18. Ja, am Tag der Deutschen Einheit dachten wir, machen wir mal alles anders, nehmen wir auch dem halbautomatischen Anrufbeantworter eine andere Telefonnummer. Bleibt immer so dann, oder? Wie? Nee, bleibt nicht immer so. Das nächste Mal wieder anders. Ist nur heute 721 39 18 der halbautomatische Anrufbeantworter für all die armen Seelen, die hier nicht direkt in die Radiosendung reinkommen, die auf Besetzzeichen stoßen, die können sich an denen wenden und da... Das Geld, das rollt hier weg. Ah ja, richtig. Und zwar wollte ich dich mal fragen, warum wird denn auf einmal deine Fernsehsendung nicht mehr wiederholt? Das ist nämlich echt schade. Scheiße. Ich glaube, die wird nach wie vor mittwochs um 14 Uhr wiederholt. Nee, ich habe jetzt dumm geguckt, weil die lief nämlich jetzt letzten Freitag 20 Minuten später und... Ja, da habe ich sie leider verpasst, weil ich auf dem Bahnhof in Chemnitz bin. Ist eine Frage, die ich dir jetzt leider nicht beantworten kann. So, zum Thema Deutschland. Ne? Deutschland ist das Thema heute. Ja, wie hast du das mitgekriegt? Ich habe meine Mutter heute noch zu Hause angerufen. Ich war zu Hause jetzt übers Wochenende von dieser Zivildienstschule mal nach Hause gefahren und habe meine Mutter angerufen, dass ich da bin. Ja, und habe dann dadurch auch das Thema erfahren. Ah ja, prima. So, und du bist ja eigentlich... innerhalb von Deutschland so eine Art Diskriminierung gibt. Von Sachsen in Sachsen. Ich bin heute Zug gefahren und da gab es so einen verwegenen Typ, der da meinte, die Sachsen, sehr typisch Sachsen, dass die hier drängeln im Zug. Der war überfüllt. Das war ein Nicht-Sachse, irgendwie aus der südlicheren Region, da und Bayern. Der Typ war auch leicht überfüllt, nehme ich an. Ja, extrem überfüllt. Also, ja. Das war wirklich krass. Der war übervoll. Alle Sitzplätze, alle Platzkartenplätze waren übervoll. Ja, nee, ich meinte, der Typ selber war nicht überfüllt. Wer war nicht überfüllt? Der dir klar gemacht hat, dass Sachsen so und dass Sachsen immer drängen. Ja, nee, ich weiß nicht. Der hatte wahrscheinlich einen Leichen an der Waffel. Der war ein bisschen extrem buchtelig. Ja. Und der Typ, der meinte eben, die Sachsen, die würden drängeln. Ja, wenn der gewusst hätte, dass er in Sachsen ist, was er vielleicht gar nicht mitgekriegt hat, da, also ich hätte wahrscheinlich... Und das war jetzt dann aber eher eine Kabelei oder Konkurrenz zwischen zwei Freistaatlern, der Bayer gegen den Sachsen. Ja, eben. Das finde ich nämlich ziemlich sinnlos, wie der Typ das so rausgehauen hat. Naja, wenn das mal nicht diplomatische Konsequenzen zwischen diesen beiden Freistaaten haben wird. Ja, eben Bayern und Sachsen, das ist schon irgendwo ein bisschen scheiße. Wobei die Bayern sowieso ihren eigenen Staat gründen. Ja, von hier oben aus sieht es manchmal ein bisschen ähnlich aus. Ah ja, obwohl okay. Ich meine, Sachsen und Brandenburg, Berlin versteht sich ja jetzt eigentlich besser. Denn hier sitzt nämlich gleich noch ein Berlin-Brandenburg, den sollen die mal geben. Ja. Ja doch, komm, er haut gerade ab, komm her, ja, los. Was ist das für ein Feigling, komm mal ran. Los, komm. Oder wollen wir jemanden aus Thüringen? Okay, es gibt hier noch jemanden aus Thüringen, ein TV aus Thüringen, ne? Moment. Okay, tschüss, falls wir uns jetzt nicht wollen. Tschüss. Mal, ne? Tschüss. Ja, das übliche Telefonat ins TV-Wohnheim, Tag Thüringer. Das TV da aus Thüringen. Ja, wie heißt denn du? Ja. Wie heißt denn du? Ja, ich weiß Christian im Moment noch. Tag Christian, ja, meine Frage ist ganz einfach. Woran denkst du, wenn du Deutschland hörst? An was ich da denke? Ja. Da denke ich an Tempolimits, an blöde Bullen. Und, naja, also. Trabis. Ja, Trabis, ja. Ganz besonders die aus Erfurt. Das ist dein Begriff von Deutschland? Ja, mein Begriff von Deutschland eigentlich nicht sehr viel. Sollte vielleicht ein bisschen abgeschafft werden. Deutschland abschaffen, meinst du? Auf alle Fälle ein bisschen entschärfen. Wir hatten so eine Mischung aus Polen, Tschechien und Frankreich und ein bisschen Benelux draus machen, oder wie? Hä? So eine Mischung aus den Anrainerstaaten draus machen. Naja, vielleicht sowas, so ein bisschen mehr Offenheit. Mann, ist ein ernstes Thema. Muss man mal drüber nachdenken. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Grüß Sir Henry nochmal. Ja, Sir Henry. Peace. Ja, peace. Ja. Tschüss. Ja, liebe junge Zivis, ich werde weiter forschen, was denn nur Deutschland eigentlich ist. Tag, wer bist denn du? Hallo? Hallo? Ja. Hallo, ich bin der Flo aus Spandau. Der Flo aus Spandau. Genau. Und ich finde auch, dass Sachsen dringend. Nein, es war ein Scherz. Ich bin aber Bayer. Du bist Bayer? Ja, sowas gibt's. Den es nach Spandau verschlagen hat? Genau. In welchem zarten Alter hat es dich als armen Bayern denn nach Spandau verschlagen? Mit 17. Im Alter von 17. Genau. Und wie lange bist du jetzt hier? Seit vier Jahren. Seit 4 Jahren, dann bist du jetzt 21. Korrekt. Ja. Ist doch aber wahrscheinlich eine ziemlich große Umstellung gewesen. Och, nun ja. Von daher sieht man möglicherweise, dass Deutschland in sich, rein mit der deutschen Bevölkerung, schon von vornherein sehr multikulturell angelegt ist. Nun ja. Wieso eine große Umstellung? Ich meine, man trifft ja kaum noch Berliner in Berlin. Ja, gut, das schon. Aber trotzdem wäre meine Frage, auf welche liebgewonnenen bayerischen Verhaltensweisen und Traditionen du, welche dieser Verhaltensweisen und Traditionen du dich hier in Berlin leider nicht mehr befleißigen kannst. Ja, wie du schon sagtest, die tollen Feiertage. Die tollen Feiertage, ja, die fehlen dir. Die gehen einem ziemlich ab. Und Oktoberfest hat doch jetzt hier auch stattgefunden in Berlin irgendwo. Ja, ja, bin ich auch mal dran vorbeigefahren, aber mein Gott, hat mich in Bayern nicht interessiert und muss ich mir das hier auch nicht antun. Gehen doch auch nur Touristen hin, oder? Ja. Gibt es denn über die bayerischen Feiertage hinaus noch was, was für dich Bayern ausmacht und was du in Berlin vermisst? Oh ja, Schnee. Also Schnee, der sauber ist und nicht so aussieht wie Matsch und schwarz ist und eigentlich nur nass und kalt und Unfälle provoziert. Also Heimat ist, aber das ist ja vielleicht auch naheliegend für einen Bayern, für dich eher so eine Art von Natur. Nun ja, Pilz, das hasse ich auch. Und das gibt es in Bayern auch weniger, sondern mehr sowas. Was hast du? Pilz, das Bier. Pilzbier. Ja, ja. Ach so, weil die da unten immer Weißbier trinken. Nicht nur. Und Weißwurst. Weißwurst. Was eben auch anderes Bier. Ja. Ja, was ich sagen wollte, ich hatte gehofft, hierher zu kommen, kurz nach Mauerfall oder mal kurz, egal. Auf alle Fälle hatte ich gehofft, dass der Staat mich so ein bisschen vergisst. Ich wollte dem Bund natürlich auch ein bisschen entfliehen, aber sie haben mich gleich gekriegt. Ja, das hast du aber irgendwie relativ spät angestellt mit dem Umzug nach Berlin, wa? Ja, aber ich dachte mir, dass hier alles ein bisschen durcheinander geht oder ja, so. Du hast offensichtlich die Last der späten Geburt erwischt. Weil die früher geborenen in Bayern, die sind nach Berlin gezogen und haben sich damit tatsächlich dem Zugriff des Bundes entziehen können, oder? Genau. Und du dachtest, es ist irgendwie eine gute Tradition, man geht nach Berlin und muss nicht zum Bund. Richtig. Und jetzt hast du aber doch gemerkt, dass wir in einem neuen Deutschland wohnen, in dem auch die Berliner zum Bund müssen. Das ist so ein Mistding, genau. Ja, bitter, bitter, bitter. Und jetzt? Und dann werden die noch nach Westdeutschland versetzt, aus irgendeinem Grund. Ja, und wenn du Pech hast, wurdest du nach Bayern versetzt, Lennart. So was, genau. Aber das ist ja nicht passiert. Gut, danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Jedenfalls. Einverstanden? Okay. Genau. Tschüss. Schönen Abend noch. Grüß Bayern, wenn du wieder mal zu Hause bist. Auf alle Fälle. Und jetzt hören wir vielleicht einfach mal, ich sag vielleicht nochmal vorsichtshalber die Telefonnummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter durch. 721 39 18 in Potsdam. 721 39 18 in Potsdam. Da kann man unabhängig davon, ob man hier durchkommt oder nicht, also insbesondere ist natürlich ein Service von Fritz für die, die hier nicht durchkommen unter 74 81 110, kann man da anrufen, 721 39 18 und seinen Beitrag zum Thema in kurzen, wohlgesetzten Worten leisten. Die werden dann auf Band aufgezeichnet und zu hören sein am Beginn der nächsten Sendung. Und wir hören uns jetzt erst nochmal eher undeutsche Musik an. Es handelt sich wieder im Wechselspiel mit Glenn Miller. Es handelt sich um das Alexandrov Ensemble. Мне тепло с тобой, веселая и грустная, всегда ты хороша, как наша песня русская, как русская душа. Веселая и грустная, всегда ты хороша, как наша песня русская, как русская душа. С тобой без моря проживешь, с тобою, синёлкая, нигде не пропадешь. Веселая и грустная, всегда ты хороша, как наша песня русская, как русская душа. Погоним скоро улицей мы свадебных коней. Ты станешь жизни спутницей и песнею моей. Веселая и грустная, всегда ты хороша, как наша песня русская, как русская душа. Северный, а мне Веселая и грустная, всегда ты хороша, как наша песня русская, как русская душа. Веселая и грустная, всегда ты хороша, как наша песня русская. Alexandrow-Ensemble ist vielleicht auch eine typisch deutsche Angelegenheit, bei russischen Musiken besonders melancholisch zu werden. Ich bin stolz, jemand zu sein, der bei russischen Musiken melancholisch wird. Tach, wer bist denn du? Hallo? Ja, Kinder, entweder mache ich was falsch oder ihr macht manchmal was falsch. Hallo? Ja, hallo? Ja, guten Abend. Ja, guten Abend. Ich glaube, ich muss das Radio leiser stellen. Ne? Nö. Nö? Nö, geht noch. Das geht noch? Ja, wer bist denn du? Ah, ich bin Daniela. Daniela? Ja. Endlich meine Frau. Ja, endlich, wa? Deutschland, woran ich denkt Daniela? Ich versuche über anderthalb Stunden oder so. Wie bitte? Ich versuche sie auch schon anderthalb Stunden. Echt? Ei. Ist ja doch offensichtlich ein Thema, was jungen Menschen in der Seele brennt. Ja, das glaube ich auch. Ja? Hast du heute gefeiert? Nee, ich war krank. Hast du in dem heutigen Tag einen Anlass gesehen, sich zu freuen? Eigentlich nicht. Warum nicht? Ja, irgendwie war das nicht so in meinem Bewusstsein drin. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das wird... Dass heute der 5. Jahrestag der Deutschen Einheit ist. Genau. War nicht in deinem Bewusstsein. Nee, ich glaube, das wird irgendwie ein bisschen zu hoch geputscht so. Inwiefern? Tja, inwiefern? Ja, alle Welt redet drüber irgendwie, aber bei mir wird es heute irgendwie so ein ganz normaler Tag. Ich weiß auch nicht. Na gut, dann lassen wir den Tag einfach mal beiseite und dann würde ich dich fragen, was ist denn für dich der Unterschied zwischen Heimat und Deutschland? Für mich? Ja. Da gibt es keinen Unterschied. Für dich ist Deutschland deine Heimat? Ja. Und du würdest es im Gegensatz zu Anrufern, die bisher hier sich gemeldet haben, würdest es nicht weiter eingrenzen. Also ich habe so die Angebote, ja, eigentlich zu Hause bin ich nicht in Deutschland, sondern eher Prenzlauer Berg oder eben Berlin oder Brandenburg und die Pfalz oder Berlin und Nordrhein-Westfalen. Ja, also ich fand das irgendwie, was die anderen Leute so vom Stapel gelassen haben, das fand ich irgendwie ziemlich so, weiß ich nicht, so depressiv. Das hat sich so... Ja, so kleinmütig irgendwie angehört, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, wir Deutschen, wir haben da ein riesiges Problem. Und ich möchte mich da auch nicht irgendwie von ausschließen und sagen, ich habe da kein Problem mit der Vergangenheit und so. Aber irgendwie, tja, da muss irgendwas passieren. Entweder ein Schwamm drüber oder was auch immer. Also ich finde diese Belastung, ja, finde ich nicht so gut irgendwie. Und wie löst du das denn für dich? Woran denkst du, wenn du, sagen wir mal, Deutschland hörst oder Deutschland irgendwo liest? Ja, was heißt irgendwo? Richtig, von ganz oben bis ganz unten und von ganz links bis ganz nach rechts. Wo kommst du her? Ich komme aus Magdeburg. Rufst du jetzt aus Magdeburg auch an? Nö, aus Berlin. Ja, also bist du in Magdeburg groß geworden und bist dann irgendwann nach Berlin gezogen? Ja, über Umwege. Also ich war auch 2 Jahre in Hamburg und habe auch in Hessen gewohnt eine Zeit lang und war auch eine Zeit lang mal im Ausland unterwegs und hatte auch dieses Problem so, wo kommst du her? Und ich habe mich auch dabei erwischt, dass ich mich irgendwie geschämt habe, ja, ich komme aus Deutschland. Du hast dann Deutschland gesagt und hast nicht gesagt, ja, aus Magdeburg oder... Ja, Deutschland. Also oder Germany, aus der, ne? Bundesrepublik oder so. Nee, Germany. Germany. Ja. Und wann hast du das erste Mal gesagt? Kannst du dich erinnern? Nee. kannst du dich vielleicht da... Gab es für dich Probleme, irgendwann mal Deutschland zu sagen? Also du bist eher in der DDR groß geworden. Ja. Da war Deutschland ja auch eher ein Tabuwort. außer sagen wir mal Neue Deutschland und Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, das waren ja, glaube ich, die Orte, an denen der Begriff Deutschland so halbwegs überwintert hat. Während alles andere hieß ja Fernsehen der DDR, Reisebüro der DDR, Dings und Dings der DDR. Ja, also dieses Deutschland, das habe ich halt also schon, als es die DDR nicht mehr gab, so, ja. Konntest du zu DDR-Zeiten schon so was wie Deutschland denken? Nee, ich glaube nicht. Das war schon, ja, ein Tabu so. Oder aber nehmen wir mal an, du hast jetzt in einem Buch oder in irgendeinem Zusammenhang gelesen, Warschau und Hamburg. Was, Warschau? Warschau, so eine Stadt wie Warschau. Da hat man ja irgendwie eine Vorstellung davon, hat man ja ein Bild, hat man irgendeine Beziehung dazu, ohne dass man vielleicht da gewesen ist. Und so ein Wort oder so ein Wort oder eine Stadt wie Hamburg. Ohne dass man da war, hat man ja auch irgendwie eine Beziehung dazu. Ja, bitte, für dich Unterschiede? Zu tun, was ich gelesen haben soll? Hä? Nee, ich meine das jetzt in irgendeinem Zusammenhang. Zwei so Städte, die meinetwegen relativ weit weg waren, wie Hamburg oder wie Warschau, haben die in dir was anderes, was Unterschiedliches assoziiert? Oder war das bloß irgendwie betet relativ weit weg? War Hamburg für dich Ausland? Ja, Warschau auch. Warschau auch. Ja. Also insofern hat sich das auf einer Ebene bewegt. Ja, schon. Und ihr habt dann irgendwann den Punkt, da war die Mauer weg und da warst du dann in der Lage, gewissermaßen Deutschland zu sagen. Ja, so in dem Dreh. Also ich meine, als die DDR dann weg war oder ja vereinnahmt wurde, ja, da war sie halt einfach auch weg, ne? Und da wurde halt dieser Begriff Deutschland für eingeführt. Und das war dann aber, ja gut, er wurde eingeführt, aber gibt ja dann auf der einen Seite die das einführen und gibt auf der anderen Seite die dann tatsächlich sagen. Und du hast dann irgendwann den Punkt gefunden und konntest Deutschland sagen. Ja. Ja, ich weiß nicht, worauf du jetzt hinaus willst. So. Nee, ich wollte bloß irgendwie wissen, also weil ich mich ja, also für mich erinnern kann, dass es schon irgendwie so ein tatsächlich ein Tabuwort war und dass so ein, also Schwellenangst ist der falsche Wort, aber dass man schon irgendwie über eine Hürde rüber musste, ja, relativ wertfrei, einfach mal außer Hals Maul Deutschland, dann wirklich irgendwie zu sagen Deutschland und zu sagen, ja okay, geht eben nur jetzt von München bis nach Rostock oder so. Klar. Und ja, ich finde es halt irgendwie blöde, dass so manche Leute so Probleme haben oder sich deswegen schämen, dass sie jetzt aus Deutschland kommen oder dass Deutschland, dass wenn man das sagt, ich bin aus Deutschland oder ich bin stolz, Deutsch zu sein, dass da gleich sowas Nationalsozialistisches mit verbunden wird. Also ich finde es irgendwie schade. Hast du da mal mit Freunden drüber diskutiert oder drüber gesprochen? Ja, klar. Also ich sehe natürlich auch, es herrscht natürlich irgendwie dieser Konsens, man darf nicht sagen, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, sondern muss das irgendwie von vornherein relativieren. Und es ist natürlich auch so ein ohne dass ich jetzt aufrufen würde dazu, dass man unbedingt immer sagen müsste, weil man ist stolz, in Deutschland zu sein, und sehe natürlich auch immer diese Scheu davor, zu sagen, dass man ein Deutscher ist. Mhm. Und das hat aber so was sehr trendy-mäßig angesagt, irgendwie zu sagen, ach naja, ich fühle mich eigentlich überall wohl und ich gehe gerne zum Griechen essen und höre gerne lateinamerikanische Musik, was man ja im Gottes Namen alles machen kann. Was ich überhaupt erkenne. Ja, die würde ich auch mal gefahren, so, ja, ich bin Weltbürger und offen für alles und bla, und Deutschland, naja, es existiert nicht so in dem Sinne, aber irgendwie ist es alles doch Betrug, glaube ich, also so vor einem selbst. Inwiefern? Woran merkst du, dass du Deutsche bist? Woran merke ich es? Also, dass ich einfach, ja, dass es meine Kultur ist und dass es mich, wenn ich sonst wo bin, irgendwie immer wieder hierher zieht. Und, dass es doch ein Stück schwer ist, also in meiner Vorstellung jetzt in einem anderen Land Fuß zu fassen. Daran merke ich es zum Beispiel. Mhm. Wenn du jetzt so eine Stadt-Land-Dingschen-Tabelle ausfüllen müsstest und da in jede Rubrik was einsetzen, was für dich für Deutschland steht oder dir daran wichtig wäre und du dir jetzt dein eigenes schönes Deutschland machen könntest, welchen Ort würdest, welche Stadt würdest du dir da eintragen? Unter welche Rubrik denn? Deutschland. Da, wo es am schönsten ist. Deutschland, da, wo es also für dich, wo es für dich irgendwie schön ist. Weiß ich nicht, kann ich so nicht gibt's sagen. Gibt's keine Stadt. Also, ganz spontan fällt mir da irgendwie die Mecklenburger Seenplatte ein. Ich weiß auch nicht. Da finde ich es schön. Das ist ja eher eine Landschaft. Aber bei den Städten hast du auch schon eine schöne Auswahl getroffen. Also Berlin, Magdeburg, Hamburg. Gibt es da eine, die du bevorzugen würdest? Naja, also momentan würde ich ja Berlin sagen. Ich bin erst seit kurzer Zeit hier und noch so ein bisschen enthusiastisch und es ist irgendwie alles fantastisch, was hier so passiert, diese ganze, ja, der ganze Aufbau und die Veränderung und so. Also ich glaube, Berlin ist schon so die Stadt, ja, Deutschland, wo man auch so halt die Wiedervereinigung merkt und spürt. Gut, jetzt haben wir eine Landschaft, Magdeburger Seenplatte, haben eine Stadt, Berlin, einen Schriftsteller. Ein Schriftsteller. Deutschland. Deutschland. Hermann Hesse. Hermann Hesse. Was haben wir noch für eine Kategorie? Fluss? Nee, ist blöde. Nee, Fluss ist blöde. Fluss ist blöde, Fernsehprogramm ist noch viel, viel blöder. Oh Gott. Gut, lassen wir bei Magdeburger Seenplatte, Berlin und Hermann. Mecklenburger Seenplatte. Also ich finde es erstmal total dufte hier, dass ich jetzt überhaupt hier durchgekommen bin, ey. Finde ich auch total dufte, ey. Ich meine, jetzt legt sich langsam, aber ja, das ist schon was. Ja, ich wollte gerade zum Ende des Gesprächs kommen, weil mir jetzt nicht noch eine vierte Kategorie eingefallen ist. Ist keinem eingefallen. Nee, Musik macht das nicht. Was ist denn da Stadt, Land, Verbrechen heißt das bei den Lässigsten? Verbrechen. Wie heißt das sonst? Stadt, Land, Fluss? Tretra. Ja, Musik. Ja. Ansonsten, nee, noch eine andere herausragende Persönlichkeit, die nicht unbedingt ein Schriftsteller sein muss. Musik, fällt dir da was ein? Frank Schöbel. Nee. Schwarz-Rot-Gold in deinen Augen. Herausragende Persönlichkeit. Also, naja, nicht, oder sagen wir ein Typ. Ja, also eher so was der Vergangenheit so anzurechnen ist, was weiß ich, so Goethe und sowas. Das finde ich so ganz. Ach, so weit würdest du dann aber zurückgehen zu Goethe? Ja, schon. Ja. Also, ja, das finde ich spannend so. Gut. Ist doch ein sympathisches Deutschlandbild. Mecklenburger Seenplatte, Berlin, Hermann Hesse, Goethe. Ja, super, ne? Ich danke dir für deinen Anruf. Optimistisch. Okay, ja. Tschüss. Ciao. Hallo. Hallo, hallo. Hey, das versteht man nicht. Tag, da leuchtet das Lämpchen und dann ist doch keiner in der Leitung. Doch, Tag. Jetzt ist jemand da, hallo. Jetzt ist jemand da, wer bist denn du? Ich bin Pamela. Pamela, ey, die Frauen, die brauchen immer eine Weile, ehe sie so durchkommen, wa? Ja, so ist das. Ja. Schwierig. Weil die Kerle immer drängeln, nehme ich an. Naja, so würde ich das nicht sehen, okay. Also ich bin, ja, was bin ich denn? Ich bin ein Wessi, ne? Westler hast du lieber, sagst du. Ja, aber in deinem Fall, um jetzt PC zu bleiben, eine Westlerin. Ja, wobei, das Problem ist ja, wenn man in West-Berlin geboren ist und somit Berliner ist, ist das immer so ein Problem, ne? Für mich waren die Wessis immer die, die in Westdeutschland waren. Ach so, dann hatte ich diese Neubegriffe von Wessi und Ossi haben dich in eine schwere Identitätskrise gestürzt. Nein, weil du dich weder den einen zurechnen konntest, noch den anderen zurechnen wolltest. Nein, ich war immer West-Berlinerin. Ja. Also das ist, ja. Und dann habe ich halt festgestellt, dass die Ostler halt auch immer gesagt haben, also die, wenn die im Ost-Berlin gelebt haben, dass da auch nochmal ein Unterschied war zwischen Ost-Berlin und dem Rest der Republik, hieß es dann, glaube ich, immer, ne? Ja, ja, da war wirklich da immer ein großer Unterschied. Also erstens wurde Berlin natürlich immer extrem gepäppelt, ja, wurden prima Wohnungen gebaut und, sagen wir mal, Palast der Republik. Und es wurden dann immer gewissermaßen geknechtete Sachsen mussten dann da auf dem Bau stehen und den Berlinern die Stadt schön machen. Da waren die natürlich ziemlich sauer, zumal ihre eigenen Städte irgendwie halbwegs verfallen sind. Das war übrigens auch so ein Wendephänomen. All die gewissermaßen fremden deutschen Stämme, die in Berlin werktätig zugange waren, haben sofort nach spätestens nach dem Ende der DDR die Flucht in die Heimat angetreten und haben dann angefangen, bei sich angefangen rumzubauen. Und dann standen ganz viele Bauruinen in Ost-Berlin rum. Mhm. Ja, habe ich und jetzt schön ein bisschen erzählt. Und für mich war die Wende, wenn du das wissen willst, das ist sehr lustig, weil ausgerechnet da war ich nicht da. Da war ich in Frankfurt. So ja, rein, na, da hast du irgendwie, ich meine, manchmal ist ja Distanz auch ganz heilsam. Wie hat sich denn aus Frankfurt angeschaut, ja, wenn so die Heimat überflutet wird von Banane kaufenden Ostlern, die Aldi verstopfen? Nee, das war sehr lustig, weil also die Mauer ging auf und ich saß also in Frankfurt und war ganz aufgeregt und habe mich dann einfliegen lassen von meinen Freunden zu irgendeiner Party und das war einen Monat später und da waren die dann schon alle abgenervt. Ich fand das ganz toll und überall alles auf. Und meine ganzen West-Berliner Freunde waren völlig abgenervt. Ich meine, man kommt in keine Bank rein, die holen alle ihr Begrüßungsgeld, ja. Das fand ich schon wieder sehr lustig. Und dann war ich natürlich wieder ganz froh, weg zu sein, weil alles um mich herum war genervt und ich saß da in Frankfurt und ja. Ja, nun steht ja die heutige Sendung, die eigentlich völlig offen sich versucht hat, dem Tag der Deutschen Einheit zu nähern. Inzwischen unter der Fragestellung oder unter der Überschrift Deutschlandforschung. Was ist Deutschland und darf man stolz darauf sein? Also was Deutschland nun alles ist, kann ich dir auch nicht sagen. Und ich will nicht wissen, was Deutschland an sich überhaupt ist, sondern was Deutschland für dich ist. Na, ist ein Land, ne? Ist ein Land. Ja, ist ein und Land. Zwar sagen wir mal zum Beispiel Deutschland. Ja, eben. Ja. Oh, ich hab keine Probleme damit, dass ich Deutsche bin. Das einzige Problem, was ich immer kriege, ist, wenn ich irgendwelche Bögen ausfüllen muss und dann steht da drauf Staatsangehörigkeit und dann muss ich immer eintragen Deutsch. Und da denke ich immer, warum wollen die immer die Staatsangehörigkeit wissen? Ist das nicht egal? Nee, Staatsangehörigkeit, da muss man doch immer BRD eintragen und bei Nationalität muss man immer Deutsch hinschreiben. Also ich kenne die Zettel immer, wo da steht Staatsangehörigkeit und da muss man Deutsch eintragen und nicht noch irgendwas Nationales. Oder ich verwechsel das. Im Osten musste man immer DDR und Deutsch eintragen. Und das ist eine Tradition, die ich jetzt, glaube ich, auch auf westliche Fragebögen projiziert habe. Ich schreibe dann immer noch BRD und Deutsch hin. Nee, ist nicht. Nee. Also war auch nicht. Aber woran denkst du, wenn du so ein Wort hast wie Deutschland? Also wie gesagt, bei diesen Fragebögen habe ich eigentlich das Problem. Ansonsten denke ich ja erstmal meine Sprache, die spreche ich und ich lebe da und ich bin da geboren und das ist mein Land. Mhm. Okay. Also weil jetzt ich verstehe auch nicht, wenn irgendwelche Engländer sagen, sie wären stolz, Engländer zu sein. Oder wenn Franzosen sagen, sie sind stolz, Franzosen zu sein. Finde ich einfach affig, weil dafür kann ja keiner was. Ja, nun nimm doch aber mal an, kommt einer von ganz, ganz weit weg, der extrem schlecht in Geografie ist und der, sagen wir mal, Europa für ein Land hält. Und jetzt musst du dem klar machen, ja, Europa gibt es schon, ist aber ein Kontinent und da gibt es sehr, sehr verschiedene Länder und aus genau dem einen komme ich und das heißt Deutschland. Und das unterscheidet sich im Folgenden von den anderen Ländern. Mhm. Wie würdest du Deutschland beschreiben? Jemandem, der in Geografie und Länder. Ja, andere Länder. Und Länder sind... Meinst du jetzt oder wie? Nee, ich weiß nicht, also weil es ja immer so diese bösen Tugenden gibt, sagen wir mal, die sind immer besonders ordentlich und genau, besonders pünktlich und so was alles. Eine deutsche Tugend finde ich die Pünktlichkeit. Eine schöne? Ja. Ja. Ich stehe unheimlich auf Pünktlichkeit. Ja, ich finde es... Ich bin auch ein sehr pünktlicher Mensch. Ich finde es deswegen eine sehr schöne deutsche Tugend, weil mir da kaum gelingt, mich tugendhaft zu verhalten. Ja, das ist traurig. Es ist traurig. Ich finde es nämlich eigentlich auch eine schöne Tugend. Okay, ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Mhm. Tschüss. Hallo? Hallo? Hallo? Ja, guten Tag. Guten Tag, Jörg aus Berlin-Wannsee, ziemlich angrenzend an Potsdam. Und ich wollte mich gerne äußern zum Thema Deutschland. Ja, prima, macht es. Ich kann mich erinnern an ein Stück in der Showbühne, ein Stück von Botho Strauß, was ich vor vier Jahren ungefähr sah. Und da wurden die Dialoge so ein paar Mal während des Stückes unterbrochen von einem Ausruf von jemandem im Hintergrund, der so Deutschland ausrief. Und da war damals noch etwas... Das gehörte aber zur Inszenierung, oder war das ein... Das gehörte zur Inszenierung, ja. War kein pöbelnder Zuschauer. Nee, es gehörte zur Inszenierung und war damals etwas irritierend noch, wenn es jetzt eigentlich doch schon ein Stück weit normaler geworden ist. Also insofern ist man da vielleicht doch auf dem richtigen Wege sozusagen. Worin bestand da für dich die Irritation? In dem Begriff an sich, also weil man den Begriff Deutschland wahrscheinlich doch assoziiert hat, es wurde einem eben auch suggeriert, dass man Deutschland assoziiert mit Rechts, mit Nationalismus und ähnlichem. Und in der Zeit der Zweistaatlichkeit sozusagen war eigentlich der einzige Bereich, in dem das Wort Deutschland fiel, an den ich mich jedenfalls erinnern kann, der Sport. Speziell vielleicht Fußball, wo mit dem Begriff Deutschland angefeuert wurde. Da wurde eben nicht die deutsche Mannschaft mit Bundesrepublik angefeuert, sondern eben mit Deutschland, die bundesdeutsche Mannschaft. Es gab eben auch im Westen eine ganze Reihe von Wörtern in dem Bereich, die etwas tabuisiert waren. Also ich kann mich erinnern, dass bis 1988, Anfang 89 das Wort Wiedervereinigung, also quasi tabuisiert war, assoziiert mit kalten Kriegern und ähnlichen uneinsichtigen oder Revisionisten. Möglicherweise zu Recht, oder nicht? Möglicherweise, aber hat natürlich dazu beigetragen, dass es ist eine gewisse Verwirrung in den Köpfen zum Teil gab, auch gerade auf Seiten der eher links stehenden, als die Einheit dann relativ schnell kam und zum Beispiel die SPD damit überhaupt nicht zur Rande kam und gemerkt hat, dass ihre Mitglieder emotional total dafür waren, die Partei aber zum Beispiel überhaupt nicht darauf eingerichtet war, weil sie sich mit der Zweistaatlichkeit so abgefunden hatte. Für wann hat sich denn die Irritation, die sich für dich mit dem Begriff Deutschland verbunden hat, bei dir gelegt? Weil es gibt ja, sagen wir mal, immer noch genug Anlässe, wenn man Deutschland hört, an Größenwahn zu denken, an Ausländerfeindlichkeit, an Antisemitismus, an böse Geschichte. Ja, ich glaube, das ist so ein langsamer Normalisierungsprozess. Also, man kann sich immer noch nicht vorstellen, dass in Deutschland ein Politiker wie meinetwegen in Frankreich eine Rede beendet mit den Worten Vive la France, hier ist Liebe Deutschland ausgerufen wird am Ende. Ohne dass er ein bisschen schlecht wird. Ja, ja. Oder dass ein Deutscher wie ein Engländer sagt, right or wrong my country, also in dem Sinne, ob man im Recht ist oder im Unrecht, ist es mein Land. Und dass zum Beispiel jemand auf die Frage, was ist für dich Deutschland, sagt, ist es mein Land, das ist sicherlich noch nicht sehr verbreitet. Gut, dann will ich dir die Frage stellen, was ist für dich Deutschland? Einmal natürlich ein Territorium und dann auch ein Sprach- und Kulturraum. Also das sind dann zwei verschiedene Ebenen. Gibt es für dich eine Stelle oder einen Ort in Deutschland, der für dich besonders deutsch ist? Sagen wir besonders deutsch im schönen Sinne? Oder meinetwegen überhaupt besonders deutsch? Schwer zu sagen. Also es gibt eben in Deutschland ein sehr ausgeprägtes Regionalbewusstsein, was nach dem Krieg in Bundesdeutschland sozusagen im Grundgesetz dann auch noch quasi verstärkt verankert wurde. Und das führt dazu, dass es, dass viele eben sagen, ich bin Berliner, Brandenburger, Saarländer, Schwabe oder was auch immer, aber das ist jedenfalls, im Vergleich zu England oder Frankreich viel schwerfällt zu sagen, ich bin Deutscher. Natürlich, es ist eben so eine Frage, ohne das Abstreiten oder Abschwächen von Schatten in der deutschen Geschichte zu sagen, ich bin Deutscher oder das eben alles zu akzeptieren, wie auch natürlich Franzosen mit Napoleon oder andere Nationen ihr Päckchen sozusagen zu tragen haben, aber eben trotzdem das eigene Deutschsein sozusagen anzunehmen, das ist, glaube ich, schon. Wenn du jetzt zum Beispiel Deutschland sagst, erwischst du dich dabei manchmal vielleicht, wie du denn doch denkst, Gott, was bin ich für ein reaktionäres Arschloch? Nö, also das hätte ich vielleicht noch vor 4 Jahren oder 3 oder 4 Jahren gedacht. Hast du möglicherweise Freunde, die dich dann so nennen? Oder denken, jetzt haben sie dich als reaktionäres Arschloch entlarvt? Ich glaube, da ist doch auch ein Bewusstseinsprozess, hat in den letzten Jahren gegeben, dass das anders gesehen wird. Ich meine, es gibt natürlich, sagen wir mal, im Extrem, also im linksextremen Bereich gibt es dann vielleicht Leute, die mit Transparenten rumlaufen, Deutschland verrecke und so weiter. Und es gibt natürlich, ist sicherlich auch ein Problem auf der Linken, dass nationales Bewusstsein und Linkssein sozusagen entkoppelt ist. Das ist ja eine Sache, die eher eine neuere Entwicklung ist. Also im 19. Jahrhundert oder ersten Hälfte dieses Jahrhunderts war eine nationale Einstellung und eine linke Einstellung ja also durchaus nicht eine Sache, die sich ausgeschlossen hat. Im Gegenteil, viele Freiheitsrechte konnten ja gerade erst auf nationaler Ebene erkämpft werden und so weiter. Das ist eigentlich eine Sache, die eher schade ist. Gut, ich will dich auch noch mit diesem Stadt-Land-Spiel ganz schnell zum Schluss konfrontieren. Ja. Gleich kommen nämlich die Nachrichten. Also, eine Stadt? Berlin. In Deutschland? Mhm. Berlin. Eine Region? Oder eine Landschaft? Oder ein Naturereignis? Region Brandenburg. Und ein Schriftsteller? Hermann Löns. Hermann Löns? Hi, reaktionäres Arschloch, du. Okay, ich danke dir für deinen Anruf, ja? Tschüss. Sergeant Johnny Desmond, report to Ilse. Yes, sir. Yes, ma'am. Herr Feldwebel Desmond, was darf ich für Sie ansagen? My heart tells me, and I'll sing it in German. You should announce it in German, too, John. It's simple to say, mein Herz sagt mir. Yes, sir. Mein Herz meldet sich zur Stelle. Genau 0.30 Uhr. Fritz Kurzinfo. Geiselnahme. Polizei befreite am Abend in der mecklenburgischen Haftanstalt Bützow mehrere verletzte Justizbeamte aus der Gewalt von Schwerverbrechern. Das Gefängnis Bützow war schon mehrfach wegen spektakulärer Ausbrüche in den Schlagzeilen. Freispruch. Die Geschworenen haben O.J. Simpson für unschuldig erklärt. Der frühere Footballstar war des Doppelmordes angeklagt. Grundsatzeinigung. Die kroatische Regierung und die kroatischen Serben haben vereinbart, dass Ostslawonien in Kroatien verbleibt. In dem serbisch kontrollierten Gebiet sollen nach einer Übergangsphase Wahlen für eine autonome Verwaltung stattfinden. Demokratieabbau. Nach der Duma belegte auch der Föderationsrat Russlands ein neues Referendumsgesetz. Es beschneidet die Möglichkeiten für Volksentscheide. Ehrung. Nach jahrelangen Querelen wurde in Luckenwalde eine Gedenktafel für Rudi Dutschke enthüllt. Der spätere Studentenführer der 60er Jahre hatte die DDR 1958 aus politischen Gründen verlassen. Wetter. Das auch, nachts 14 bis 11 Grad, am Tage wolkig mit Aufheiterungen 19 bis 21 Grad. Und den haben wir noch nachzutragen. Sport. Fußball. Im Achtelfinale des DFB-Pokals spielten Kaiserslautern Schalke 1:0, Nürnberg Bremen 3:2, Stendal Mannheim nach Elfmeterschießen 5:4 und Homburg 1860 München 2:1. Verkehr. Es gibt keine aktuellen Meldungen. Fritz wünscht gute Fahrt. Denn hier kommen The Bates. Thank you. live in Potsdam, Freitag, 6. Oktober im Waschhaus. Präsentiert von Fritz. Das klang typisch amerikanisch. So beschwingt, so heiter und so frei. Right you are, Ilse. Love of freedom and love of carefree life are two vital American characteristics. And I hope the time will soon be here when we will completely wipe out all Nazi gangsterism. So that not only the people of Europe, but also the Germans may enjoy home life and happiness. The Allies will see to that. Our next tune is entitled Body and Soul. Die werden wir dann als nächste Musik hören. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Deutschland, Deutschland, Thema lautet Deutschland. Moment, da rufe ich doch gleich die Wandtelefonzentrale an. Ich rufe die Wandtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 74 81 110. Hier ist die Hilfe, guten Abend, wer bist du? Hallo? Hallo? Hallo. Ja, wer bist du? Ist Grit aus Potsdam. Tag, Grit aus Potsdam. Ja, ich hab schon ist aber kein Grund zu lachen, wenn ich sage, Tag, Grit aus Potsdam, oder? Naja, bin ein bisschen verwirrt, weil warum? Ich schon seit 3 Stunden jetzt nicht mehr geredet habe. Wieso hast du seit 3 Stunden nicht geredet? Weil mit du Radio... mir selbst. Du hast 3 Stunden lang mit dir selbst geredet? Nee. Nicht. Du hast 3 Stunden lang nicht mit dir selbst geredet, weil du Radio gehört hast, während du sonst immer dazu neigst, viel, viel, viel mit dir selbst zu reden. Genau. Ja? Und worüber unterhaltet ihr euch so? Oh, was gerade so anfällt. Und, was heute so angefallen? Habt ihr ein bisschen Tag der Deutschen Einheit Revue passieren lassen? Naja, ja. Ja? Und, was hast du da so gesagt zu dir selbst? Oh, eigentlich nicht schlecht, habe ich gedacht. Es hat sich viel verändert. Zum Positiven für mich. Inwiefern? Naja, weniger für mich eigentlich als für meine Freundin. Und es ist ein bisschen blöd zu erzählen, weil sie nämlich in einer Lage steckte, die in der DDR-Zeit wohl nicht positiv ausgegangen wäre. Wie sah die aus, die Lage? Naja, das ist blöd jetzt am Telefon. Meinst du, müsste eigentlich deine Freundin anrufen? Genau. Gut, nur habe ich ja heute die Sendung unter dem Motto, wir versuchen rauszukriegen, was Deutschland eigentlich ist, gestellt und würde dich von daher, das liegt jetzt an dieser Stelle natürlich nah, fragen, was denn für dich Deutschland bedeutet, wenn du so ein Wort wie Deutschland hörst. Ja, Deutschland ist für mich erstmal nicht so der Name, ne? Sondern eher so für mich in mir ist praktisch Deutschland, das ist blöd zu sagen, weil es irgendwie meine Identität. Von der Kultur, von der Sprache, von Schriftstellern, Lyrikern, Musikern, allen. Das heißt, du würdest dann nicht der Gruppe angehören, die, sagen wir mal, sagen, Deutschland halt's Maul oder die bei, die, sagen wir mal, von so einer Art Selbsthass oder so einer Selbst, wie soll man das nennen, also so Selbstzweifeln geplagt sind, wenn sie sagen, ich bin Deutscher oder Deutschland oder ich komme aus Deutschland. Ja, dachte ich früher auch mal, also bringt eh nichts. Ich meine, jedes Land hat Dreck am Stecken. Wie lange hast du das gedacht? Naja. Na, ist ja jetzt nicht unbedingt ein Satz, sagen wir mal, der die Diskussion einfacher macht, wenn man sagt, jedes Land hat Dreck am Stecken. Also es gibt schon... Deutschland hat da schon einen besonders großen Stecken und besonders viel Dreck dran. Also das ist ja nicht unproblematisch. Und zu sagen, ach ja, Deutschland ist eigentlich ganz prima, kann ja glaube ich nicht davon entlasten, dass man doch, ob man will oder ob man nicht will, schon so eine Vergangenheit mitschleppt, für die man in gewisser Weise auch verantwortlich ist. Sicher, aber ich meine, wie das entwickelt sich weiter und das war wichtig für die Entwicklung praktisch von Deutschland. Irgendwo ist man stehen geblieben. Fand ich. Wer und wann? Zum Beispiel vom, naja, das Bild vom Zweiten Weltkrieg oder weiß ich wann, dort. Ich das ein bisschen blöd jetzt erzählt. Aber weißt du, wie zum Beispiel jetzt wieder ist, dass Westdeutschland jetzt sozusagen in manchen Städten steht die Zeit dort still. Deswegen ist heute jetzt bei uns hier wieder nach der Wende die Veränderung, der Fortschritt praktisch, also die Weiterentwicklung. Also deine Losung wäre eher, komm aus dem Arsch Deutschland. Zum Beispiel. Ja? Und an welchen Stellen denkst du, müsste Deutschland besonders schnell aus dem Arsch kommen? Naja, die ganzen allgemein, jetzt so in der Politik, so Außenpolitik, wenn man jetzt sich zum Beispiel wieder mit dem Mururoa-Atoll da auseinandersetzen würde. Bist du so? Mururoa ist jetzt nicht direkt. Ich weiß, ich meine jetzt nicht so direkt, natürlich auch mit seiner Geschichte und so. Muss irgendwie. Ich setze mich da sehr mit auseinander. Wie sieht das aus? Indem du Fax-Chirac-Verse verfasst? Nee. Nur mit der Geschichte an sich, weil. Richtig mit dem sämtliche darüber lesen. Drüber sprechen mit Freunden, mit Bekannten, mit Lehrern. Und welches Kapitel deutscher Geschichte interessiert dich da besonders? Sicherlich die Zeit jetzt Anfang des 20. Jahrhunderts, also bis Mitte. Und auch die Entstehung und von Chlodwig über Otto und die ganzen anderen. Hoi, hoi, hoi, da fängst du aber ziemlich früh an. Sicher. Um Deutschland zu begreifen. Das muss man. Gut, dann würde ich dich auch noch nach einer Stadt, nach einer Region und nach einem Schriftsteller fragen, die für dich Deutschland ausmachen. Potsdam. Potsdam? Die Region oder so Gegend, Natur? Natur, Alpen? Brandenburg halt. Also wirklich jetzt Brandenburg. Ja, also das flache, schlagende Sanjeland. Ja. Ja. Und ein Schriftsteller? Peter Huchel. Peter Huchel. Mhm. Gut, danke ich dir für den Anruf. Okay, tschüss. Tschüss. Hallo, wer ist denn da? Hallo? Ja. Ist Christoph. Tag, Christoph. Mal das Radio leise machen hier. So. Ja, zu Deutschland, ja? Ja. Also meine Frage ist ja eigentlich immer, was ist es? Was ist es? Ein Sprachraum. Ich weiß, es ist nicht so leicht zu beantworten. Mit einer Grenze rum, ja. Ja, der Geltungsbereich des Grundgesetzes, das haben wir vorhin gehört. Ja, das hatten wir vorhin, das war ziemlich exakt auf eine Weise. Ja, was ist es? Weiß und für ich dich, nicht. Mach du mal die Augen zu und sage mal leise dreimal Deutschland. Und was siehst du dann? Dann sehe ich die Grenzen umherum, ja. Die immer höher werden. Bitte? Die immer höher werden. Ja, wahrscheinlich. Also ich war gerade im Ausland gewesen, da sagt man Germany, da ist dann Deutschland nicht so, dass nur Deutschland BRD oder DDR heißt, das ist, war dann egal, ja. Ja, wo warst du im Ausland? Kanada. Und was hast du da gemacht, Urlaub oder? Ja, kann man so sagen. Ja. Und gab's da so Situationen, in denen du erklären musstest, woher du kommst und wo es vielleicht noch die eine oder andere Nachfrage gab? Oder? Ja, da war Berlin vielleicht so interessant als, weil man es kennt, ja, aber nicht als Ost oder West so unbedingt. Also ich muss sagen, ich bin vor 10 Jahren aus der DDR ausgereist und habe in Darmstadt dann studiert und eine Zeit gebraucht, bis ich da... Ach, da hast du doch dann aber in ganz besonderer Art und Weise so deutsch-deutsche Erfahrungen sammeln können. Das kann man sagen, ja. Und mich wundert eigentlich, also ich kenne halt die Leute noch, mit denen ich studiert habe oder auch die Leute, mit denen ich zur Schule gegangen bin, im Unterschied dazu und wundere mich halt, was so die verschiedenen Leute machen, ja. Was hat denn dann Deutsche Einheit für dich, also als jemand, der vor 10 Jahren aus der DDR ausgereist ist, was hat denn Deutsche Einheit dann für dich an dem Punkt bedeutet? Als es so wirklich zur staatlichen Vereinigung kam? Da habe ich vor dem Fernseher gesessen und geheult, ja, aber... Ah, du meinst jetzt eigentlich den Mauerfall, ne? Ja. Ja, 3. Oktober war ja ein Jahr später praktisch. Das hat weniger bedeutet, also... Gab es ja noch so Währungsunion und dann gab es eben die feierliche Unterzeichnung des Einigungsvertrages. Und dann haben die Alliierten zugestimmt oder umgekehrt erst die Alliierten zugestimmt, dann den Einigungsvertrag. Also ich würde halt immer einen Unterschied machen, was es für den Einzelnen bedeutet und was... sozusagen in der Politik in Anführungszeichen passiert, ja. Ja, was hat das für dich bedeutet? Lassen wir die Politik mal beiseite. Für mich hat es bedeutet, dass die Leute einfach frei sein konnten, frei reisen konnten und vielleicht so diese Grenzen, die sie im Außen verspürt haben, weg waren. Du hast ja 10 Jahre in der Bundesrepublik gelebt. Lebt es sich jetzt in diesem größeren Deutschland bequemer als vorher? Als vorher in der Bundesrepublik? Nö, ich kein äußerer Unterschied. Also so, dass ich halt bequemer meine Verwandten oder Bekannten wieder besuchen kann, was halt 10 Jahre nicht ging oder 7 Jahre nicht ging, ja. Also für dich hat sich da eigentlich nicht viel verändert. Im Grunde, die Kontinuität der Bundesrepublik blieb gewahrt. Kann man so sagen, ja. Gut, danke ich dir für deinen Anruf, ja? Okay, tschüss. Hallo. Jetzt klingelt es bei ihm und dann ist egal, welches Telefon er abends. Nicht erst eine Leiste, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, und dann nimmt er irgendwas ab? Mit Knöpfen, die leuchten, die blinken dann. Und dann, Ja, und dann, Mädels, habt ihr den falschen Knopf gedrückt, ihr hättet nicht auflegen sollen. Oder seid ihr noch da? Schade. Hat sie so schön die Tochter der Mutter erklärt, wie das hier funktioniert mit dem Telefon, ist in der Tat so. Hier ist eine lange Leiste, da blinken 8 Lämpchen, 8 Leitungen sind da. Und hinter jedem dieser Lämpchen verbirgt sich ein Anrufer beziehungsweise eine Anruferin, die geplagt sind von der festen Überzeugung, einen wichtigen Beitrag zum Thema Deutschland heute leisten zu können. Guten Abend, worin soll denn dein wichtiger Beitrag bestehen? Ja, hallo? Hallo? Hallo? Wer ist denn am Apparat? Ja, wer soll hier am Apparat sein? Ja, Kuttner, ja? Ja, nehme ich schon an. Ja, hier ist Uschi Brandt, ja? Tag, Uschi Brandt. Ja. So. Was wolltest du wissen? Ja, mit dem, mit Willi bist du aber nicht verwandt. Nee, mit Willy Brandt leider nicht. Nee, nein. Und mit den Zwiebäcken auch nicht. Und jetzt zum Thema Deutschland. Ja, ja. Ja, also weißt du, ich war ja heute auf der Stadtrundfahrt, ja? Ah ja. Ich wollte mich nochmal recht herzlich bedanken, das war eine echt gute Idee von euch. Gut, jetzt wird es wieder sehr radiointern. Man kann ja nicht davon ausgehen, dass alle Leute, die jetzt nachts um 1 Sprechfunk hören, tagsüber auch das Tagesprogramm verfolgt haben. Da gab es die geniale Idee, eine Einheitstour zu machen, einen Bus zu mieten, in den 30 Hörer wechselseitig reinpassen. Und dann sind Volker Wiebrecht und ich durch Ost- und West-Berlin gefahren und haben Städten unserer politischen Heimat oder unserer biografischen Heimat besucht. Ja, und im Übrigen fand ich auch die Dinge, die du gesagt hast, die fand ich also wirklich sehr positiv, ja? Auch und das ist jetzt schwer nachzuvollziehen für die anderen Anrufer. Ja, gut. Hallo? Ja, ich bin noch da. Ja, soll ich noch was sagen oder drückst du mich gleich weg? Nee, du kannst gerne was dazu sagen, was denn für dich, was du mit dem Begriff Deutschland assoziierst. Also einmal finde ich, dass wir sehr spannende Zeiten erleben. Ich habe am Anfang irgendwo gedacht, mit der Wiedervereinigung ist das alles ausgesprochen schwierig. Und wenn ich mir jetzt so unsere Stadt angucke, Berlin, da finde ich, da passiert einfach unheimlich viel, ja. Und wir mussten uns unheimlich umstellen von der kleinen Enklave West-Berlin, ja, immer die Grenze drumherum, ja. Und jetzt geschieht ja einfach unheimlich viel, ja. Und ich finde das alles irrsinnig spannend. Gut. Deutschland irrsinnig spannend. Und ich denke, dass wir einfach ein bisschen aufpassen müssen, weil wir ja so aus der Generation stammen, also so von unseren Eltern, ja, die den Faschismus erlebt haben. Da hatten wir natürlich auch unser Problem mit. Und jetzt bei den neuen rechtsradikalen Tendenzen, die so aufkommen, ist es natürlich wirklich, wirklich sehr traurig. Und als ich letztes, hier vor 14 Tagen was in der Gegend von Everswalde war, ja, da spürte ich schon ganz schön viel von diesem rechten Wind. Aber ich denke, wenn wir irgendwie versuchen, das in den Griff zu kriegen, dass es dann vielleicht doch ganz doch noch gut ausgehen kann. Wie sah er denn aus, der rechte Wind, den du da gespürt hast? Bitte? Wie sah er denn aus, der rechte Wind, den du in Eberswalde gespürt hast? Wir kamen da an und es ist einfach eine irrsinnige Fremdenfeindlichkeit, ja? Also auch schon Westberlin. Die einfach nicht bekannt sind, ne? Auch schon Westberlinern gegenüber. Die haben euch sofort geoutet als quasi Ausländer und konnten euch nicht leiden. Nee, also Ausländer nicht, aber wir waren einfach Fremde, ja. Wir waren unbekannt, ne? Und wurden also entsprechend gleich angemacht, ne? Und das Problem war einfach, also auch meine Söhne, die da lang gingen, die hatten es noch nie gesehen und du kommst da irgendwelche fremden Leute an, ja. Und da wird also erstmal so ein bisschen Feindseligkeit gezeigt. Und ich habe dann versucht, mit den Leuten zu reden und habe einfach gemerkt, dass die also so verbittert sind teilweise, dass sie das einfach nicht geregelt kriegen, da mit Leuten, die sie nicht kennen, also was irgendwo anders herkommt, ja, dass sie mit denen umgehen können. Und hast du nachgefragt, warum die so verbittert sind? Ja, ich habe da nachgefragt und dann hieß es eben, ja gut, hier ist die Arbeitslosigkeit, ja, die Enttäuschung, dass es alles nicht so geklappt hat, wie man sich das vorstellte, als man damals so für Helmut Kohl stimmte. Und ich denke einfach, dass es ganz, ganz viele wirtschaftliche Schwierigkeiten eigentlich sind. Die zu so einem Frust führen. Frust führen und die dann irgendwie zu... Zum Ablehnen alles Fremden, egal wie es aussieht oder woher kommt, führen. Ja, so nach dem Motto, jetzt retten wir noch, was zu retten ist, ja, und schotten uns nach außen total ab. Ja, aber dazu gehört natürlich auch immer wieder die Selbstdefinition als Opfer und so eine komische Jämmerlichkeit. Ja, klar. Die an bestimmten Punkten wahrscheinlich, weiß ich auch nicht, einfach schwachsinnig ist. Okay, ich danke dir für deinen Anruf, ja? Ja, gut. Gut. Und nochmal liebe Grüße, ja? Ne? Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, jetzt spielen wir endgültig die letzte Musik. Glenn Miller nochmal. Der Titel wurde vorhin bereits angesagt. Ich glaube, ich muss ihn jetzt nicht mehr wiederholen. Doch, Body and Soul, ich habe ihn wiederholt. Und würde jetzt für die Menschen, die hier in der Leitung sind, liebe junge Menschen, hört ihr mich? Ihr acht, die ihr jetzt ein Freizeichen habt, würde nach dieser Musik dann vielleicht nochmal von euch Kurzdefinitionen, was ihr euch unter Deutschland vorstellt, abverlangen. Die müssten dann aber zack, zack, zack, zack, richtig ordentlich und deutsch in kurzen 2 oder 3 Sätzen kommen, nachdem Glenn Miller nochmal hervorragend Musik für Deutsche spielt. Oder gespielt hat. Musik. Mensch, da hat sich ja Glenn, Major Glenn Miller, eine ausgesprochen deeskalierende musikalischen Strategie bedient, als er durchs Nachkriegsdeutschland getingelt ist. So, wie gesagt, noch 5 Minuten Sprechfunk. Wir werden jetzt einfach, wie Glaf Droste sagt, in 80 Phrasen um die Welt. Wir werden jetzt versuchen, in 2 Sätzen oder 3 Sätzen Deutschland zu definieren. Ich hoffe, ihr spielt alle mit. Hallo, guten Tag. Ja, hallo, hier ist Marco. Ja, Tag Marco. Ist jetzt ein bisschen spät. Du hast es hoffentlich mitgekriegt. Eine Deutschland-Definition in 2 oder 3 Sätzen? Ja, Deutschland ist mein Vaterland. Und ich bin auch, ich finde es gut, Deutscher zu sein. Ich meine, ich bin jetzt kein Nazi oder sowas. Aber ich fühle mich wohl in Deutschland und möchte nicht woanders leben. Okay, danke. So, wer ist da? Hui. Hallo. Nee, das offensichtlich nicht. Tag, wer ist da? Ja, hier ist Annika. Annika, eine Deutschland-Definition in 3 Sätzen. Deutschland ist was ganz Enges, was Gefährliches, was ziemlich, also ich denke, Auschwitz muss man immer mitdenken. Man kann nicht einfach sagen, Auschwitz ist irgendwas. Also Deutschland hat nun mal eine besondere Geschichte. Okay, danke dir erstmal. Tschüss. Hallo, wer ist da? Hallo? Ja? Ja, hier ist Christian. Ich würde gerne bloß meinen Bruder Daniel grüßen. Ja, haben wir gemacht. Tag, Deutschland in 3 Sätzen? Neid, Frust und Unhöflichkeit. Kinder, wenn ihr kürzer werden müsst, dann fangt ihr an, Deutschland zu hassen. Nee, aber ich war halt eine Weile im Ausland und habe mich dabei ertappt, wie ich mich geschämt habe, halt mich als Deutsche zu outen. Und daher, irgendwie, und das ist auch wahr, die Umgangsweise, die allein schon die Ausdrucksweise und das Verhalten von Deutschen, also jetzt, es ist sehr verallgemeinert gesprochen, weiß ich auch, aber das ist halt meine Erfahrung und ich habe mich halt dabei ertappt, mich gerne als Schwedin auszugeben oder eben dann als Engländer oder so. Ich danke dir für deinen Anruf. Okay. Der deutsche Selbsthass artikuliert sich erst 1:02. Tag, Deutschland in 2 Sätzen. Hallo? Ja? Ja, in 2 Sätzen. Ja. Also es ist komisch, es ist gefährlich, es ist riskant und es ist was nicht besonders viel Zukunft hat. Okay, danke. Deutschland in 2 Sätzen. Hallo? Ja? Ja, also ich hoffe, dass Deutschland bald ein historischer Begriff ist, so wie das Römische Reich deutscher Nation oder sowas. Das wird also bald einfach aufhören, diese ganze Geladenheit. Gewissermaßen auch diese Sendung, obwohl die ganz gut ist. Ja, okay, dann werde ich ja mal schnell Schluss machen, obwohl die ganz gut ist. Lassen wir ein bisschen nachklingen. Deutschland in 2 Sätzen. Sieg und Heil dem deutschen Volk. Oh, super, super. Das war ja die etwas beschränkte Fraktion. Die traut sich, die spricht in Kommandosprache und traut sich erst ganz, ganz spät ans Telefon. Tag, Deutschland in 2 Sätzen. Ja, also ich finde, Deutschland, das ist im Großen und Ganzen gesehen wie ein Dorf. Das nimmt sich viel zu wichtig. Okay, danke. Deutschland in 2 Sätzen. Ja, das ist, wenn jemand Mensch Meier Schwarzfahrer ankündigt in der letzten Sendung und das dann nicht spielt, traurigerweise. Okay, danke. Deutschland in 2 Sätzen. Dann denke ich an einen großen Schuldenberg, den wir noch abzutragen haben gegenüber unseren unmittelbaren Nachbarn. In diesem Sinne, es lebe die Revolution, das war Nico aus Mecklenburg. Tschüss. Tschüss. Und jetzt die letzte Deutschland-Definition in 2 Sätzen. Wunderbar, mehr muss man da nicht sagen. Ich kann mich nur verabschieden. Die Sendung ist zu Ende. Inzwischen ist auch nicht mehr Tag der deutschen Einheit. Inzwischen ist Nightflight-Zeit mit MC Lücke. Tschüss, nächste Woche ist wieder ein Sprechfunk. Yeah. Gedicht des